on behalf of every wrestler who wanted to be hardcore more than they wanted to be a superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up. But what you are is a Kung Pao Bitch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Talk of Personality. Und Talk of Personality gibt's natürlich im Endeffekt nie in Mono, sondern immer nur in Stereo. Und in dem Fall sogar den TTS. Hier sind Pocho und Chris. Ja, hallo. Mein Gott. Wirklich, also, ich bin so eine konservative Introduction bei Talk of Personality. Alter. Ich bin jetzt völlig schon. Schon disillusioniert. Ja, und darum geht's überhaupt nicht. Also wirklich. Das Schlimmste ist, ich muss zwischendurch mein Mikro ausmachen. Über mir ziehen gerade Leute ein, der meint dann um 8 Uhr einfach hier seine Schlagbohrmaschine anzuschmeißen. Ja, komm, dann nimm das Mikrofon mit, gehst du hoch, haust auf Fresse. Ja, eigentlich, aber mir ist das Mikrofon zu schade. Diesen schroffen Ton. Den bin ich hier gewohnt, nämlich bei Talk of Personality. Wir sind hier nicht bei so einem jovialen Podcast wie Non-PG. Hier ist noch die Schroffheit zu Hause. Allerdings auch nur damals, als es noch sich gelohnt hat. Das überlass mal schön mir, was es sich lohnt. Heute im Programm. Chris, heute passieren wahnsinnige Dinge hier in dieser Sendung. Erzähl mal. Es ist wirklich unfassbar. Pocho, nimm's mir nicht krumm, aber instinktiv bei Talk of Personality spreche ich immer nur Chris an. Das ist okay. Nein, aber ich meine dich natürlich auch. Und zwar werden wir natürlich heute über WrestleMania, über die Hall of Fame und Raw sprechen. Und also man kommt natürlich dann auch nicht umher, das leidige Thema anzusprechen. Einer hat es nicht mehr nach Hause geschafft. Es ist der Ultimate Warrior, der in Arizona leider Gottes gestorben ist. Und jetzt Autopsie heute, ja. Im Endeffekt auch tot ist. Darüber werden wir heute sprechen. Und jetzt kommt der eigentliche Main Event des heutigen Abends. Ich singe mal wieder. Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder durchringen konnte, einen ja wirklich, sag ich mal, emotionalen Song zu schreiben. Ja, und ich war bei der Sneak Peek Preview dabei. Selbstverständlich, du bist mein härtester Kritiker, deswegen habe ich zuerst den Chris angerufen. Deswegen auch, als er mich fragte, ich singe jetzt mal für dich ein Lied vor. Wenn es gut ist, sag das bitte. Und wenn nicht, dann verschweige bitte jegliche Kritik. Ja, genau. Aber das, ja. Wenn du nichts gesagt hättest, hast ja auch nicht, hätte ich da auch kein Problem mit gehabt. Auf jeden Fall singe ich. Zum Ende dieser Sendung werde ich euch das Wrestling-Podcast-Lied vorsingen. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt der Main-Event. Es ist der Main Event. Man muss es einfach so sagen. Es ist der Main Event. Und bevor wir jetzt hier loslegen, ach so, was ich noch vergessen habe, ihr zwei, weil ich könnte einen feuchten Furz drauf lassen, dass der Chris nicht dran gedacht hat. Der Pocho kann es nicht besser wissen. Superstar of the Week? Ja, MVP, MVP der Woche. Ja. Seit wie vielen Jahren machen wir diese verfickte Sendung? Und immer noch höre ich diesen Quark. Superstar of the Week. Flop und Top. Daumen hoch, Daumen runter. Alter, wir sind doch nicht hier irgendwie im Zeugen Jehovas Begegnungspodcast. Hier wird noch der MVP der Woche gewählt. Und ihr beide könnt euch da schon mal jemanden überlegen. Und diesmal brauchen wir sogar drei MVPs der Woche. Oh. Hall of Fame MVP, WrestleMania MVP und Raw MVP. Also ich dachte, Obduktions-MVP. Nee, da ist die Auswahl nicht so groß. Okay. Das wäre nicht so interessant. Wer ist denn da der Coroner? Also es ist im Endeffekt, also so viele Themen, also hat im Endeffekt gar keinen Podcast, überhaupt gar keiner, glaube ich. Nee. Aber was ich zunächst nochmal erklären will, habt ihr eigentlich die beste Show dieser Woche gesehen? Boah. Das kommt drauf an. Main Event. Ach so. Nee, oder? Ist es bei dir wirklich schon so weit, dass du so tief drinne bist? Ja. Warum? Er ist wieder angefixt. Also Raw fand ich, nur mal kurz, fand ich so schlimm. Was? Und die fand ich ganz schlimm. Wir werden darüber reden. Und da fand ich die Ansetzung, Wyatt gegen Shield, das hat mich gepackt. Und das Match war 4,5 Sterne. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Bei mir das übrigens geht bei zusammengeschnittenen Shows geht das mal ganz gut, ne? Ich habe mir ja WWE 2K14 geholt, großartig, und hab gestern bei meiner Main-Event, nee, Superstars kannst du da booken, bei meiner Superstars-Ausgabe den Main-Event gehabt, NWO gegen CM Punk. Ja. Was ist das denn da so doof? Nee, 3MB oder was kommt jetzt? Genau. Den alten John Cena. The Doctor of Thugonomics, World Life, for Shizzle, so Spinning aus. US Den habe ich Band. Auch noch mit dazu gepackt. Ja. Und, was denkst du? Undertaker. Nein. Ultimate Warrior. Nein. Hey, yo. Nee, der ist ja schon bei der NWO. Ach ja. Na gut, du hättest ja Razor Ramon nehmen können. Ja, ja beide. Und sei doch mal nicht so spitzfindig hier. Ja, da muss man schon realistisch bleiben. Genau, da finde ich auch, sollte man realistisch der bleiben. Der dritte Mann war Zack Ryder. Nein, aber fast. Dolph Ziggler. Ach so. Dolph Ziggler habe ich genommen. Und es war ein tolles Match. Es war wirklich ein tolles Match. Allgemein, kurze Review hier von mir, von dem nagelneuen Spiel, das wahrscheinlich noch kein Wrestling-Fan vorher in den Fingern halten durfte. Ja. Ja. Die Grafik ist unter aller Sau. Mhm. Der Spielspaß ist auf dem Level, auf dem ich dann auch eigentlich gehofft habe, dass er da sein wird. Also hat mich jetzt nicht überrascht, aber es ist ein gutes Spiel. Für 20 Euro kann man sich's mal kaufen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe 5 Minuten gebraucht, habe ich alles freigespielt gehabt und dann macht's sogar richtig Spaß. Ja. Für 20 Euro, ihr habt die 20 Euro für 20 Euro hast du alles freigespielt, ja. Cool, oder? Du bist also, der erste Mensch, obwohl nee, ich hatte bei Modern Warfare 2 oder 3 hatte ich auch einen Season Pass mir immer geshoppt. Du bist ein ganz schön dekadentes Schwein. Ja, weißt du, ich spiele den ganzen Scheiß da frei. Ich will mit den alten Herren da in Ringschlachten ziehen. Hulk Hogan mit einem stählernen Kreuz aufrechten Ganges, ja? Ja. Ich habe eine Raw-Show gebucht, Extreme Rules Match, CM Punk gegen Hulk Hogan. Ja. Da nenne ich ihn übrigens Hulk Hogan, nicht so wie sonst Hulk Hoden, weil da stimmt's noch, da ist er Hulk Hogan. Und ich glaube, 1:30 hat er gebraucht, der Hulk. Hat ja? er CM Punk vernichtet. Vernichtet, ja. Vernichtet. Mit dem lamesten Finisher in History. Ja, da lässt sich wenig gegen sagen. Also, ja. Das ist wirklich, naja. Wade Barrett's Finisher war ja auch nicht so gut. Bullhammer, wenn den Ellbogen in die Fresse. Ich rede nicht vom Bullhammer. Ich rede von dem hier alten, wie hieß er noch? Mit dem über den Kopf schmeißen? Whisper of Change Wind. Nee, das war der. Wasteland, ihr Hobo. Wasteland, ja. Mal, seid ihr Wrestling-Fans oder seid ihr keine Wrestling-Fans? Den finde ich aber besser als ein Leg Drop. Also, Leg Drop. Viel wichtiger ist, dass ich war schon immer Wade Barrett-Fan, aber nach diesen 3 Wrestling-Shows, die ich mir jetzt in den letzten 6 Tagen angeguckt habe, ja. bin ich absolut wahnsinnig nach Wade Barrett. Das ist für mich wahnsinnig. Ja, ja, ich bin wahnsinnig nach dem. Das ist für mich der größte Wrestler aller Zeiten. Du, wirklich. Es ist der wird jetzt wieder ein Loch fallen. Ey, nur die Smarties feiern den ab und chanten den. Nicht deswegen. Den finde ich einfach von seiner ganzen Darstellung her geil. Der hat. Das sagen wir doch schon seit NXT, Mann. Ich weiß es doch, aber ich muss es immer wieder sagen. Meine Fresse. Kann doch nicht wahr sein. Hall of Fame. Haben sie die angeguckt, Herr Pocho? Ja. Gut, bei Chris weiß ich, der guckt ja alles, was von der WWE released wird. Der ist Fan. Ich habe den Red Carpet komplett geguckt. Ich habe die Hall of Fame komplett geguckt. Hab natürlich auch gehofft, dass der Ultimate Warrior noch am Mikrofon stirbt. Aber nein, ist nicht passiert. Ich habe alles gesehen. Der hat das Geräusch nachgemacht von Jerry Caller, oder wie heißt der? Ja, genau. The King, der hat Jerry auch das Lawler Geräusch gemacht. Ganz Geräusch kurz mal zur Red Carpet Show. Du hast sie gesehen, Pocho, du auch? In Auszügen. Hier Alter, was soll denn das für eine Scheiße gewesen sein, bitteschön? Ich frage mich, wo dann... Also, da sind die einfach da vorm Set lang gelatscht. Also. Und wurden von ihren eigenen Gimmick-Reportern interviewt. Aber also NTV und RTL waren mit 2 Kameras dabei. Ja. Ich hab's gesehen. Tele 5 bestimmt. Da kommt ja heute Abend auch Wrestling, ne? Also, das kann... Nee, also ich muss wirklich sagen, von dieser Red Carpet Show war ich so enttäuscht. Ich hab für einen kurzen Moment gedacht, ob das das Richtige ist mit WrestleMania und so. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ganz anders war das dann mit der Hall of Fame an sich. Denn eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei 3,5 Stunden, ja, hat man ja gesehen, so lange geht das Ding, kann man schon mal zusammenschrecken, ja, wenn man 7 Leute quatschen hört. 7 waren es, oder? Ja, 7. Aber das war, warte mal, wie viel Hall of Fame Zeremonien habe ich denn überhaupt komplett gesehen? Aber es war die beste, die ich bis jetzt gesehen habe, muss ich mal sagen. Es war mit Abstand die beste. Was ich beim Red Carpet aber noch ganz geil fand, ist, irgendwer hat immer ein Interview gemacht und im Hintergrund hast du immer nur We the People gehört. Und dann waren immer alle konsterniert. Weil es Cesaro kam. Cesaro ist ziemlich over nennt man es richtig im Wrestling-Business. Ich suchte gerade nach dem richtigen Begriff. Ja. Nee, aber ich kann nur einen erkennen in dem Moment, ja. Diese Hall of Fame-Zeremonie war toll. Tolle Reden. Ja. Ich fand irgendwie am Anfang wirkte das alles irgendwie so ein bisschen so konstruiert, bisschen steif. Da ging es mir ein bisschen auf den Sack. Auch mit das Lied da als Erste kam, fand ich irgendwie nicht so gut. Weiß aber das sah nicht toll aus. Nee. Doch. Das ist nicht mein Geschmack. Ich meine, wenn ihr auf so Unterschichten-Weiber steht, ich meine, ich habe halt eine gewisse Klasse. Die muss verbraucht aussehen. Jetzt kommt Lita, ich meine, die ist jetzt nicht hässlich oder so, aber mit ihren zugemalten Armen da und dieses Kleid, das hat überhaupt nicht gepasst zu ihr. Also das fand ich jetzt, hat mir jetzt nicht angemacht. Was schon mal ein Vorteil ist, dass sie schon nicht diese 90er-Jahre-Tribals hat. Die wenigstens was Vernünftiges da drauf gemalt. Aber grundsätzlich fand ich es auch nicht so geil, dass Lita den Opener gemacht hat, wenn man so sagen darf. Aber ich habe mir ganz ehrlich gedacht, nach 15 Minuten Laudatio, wie lange geht denn hier heute der Spaß? Die hat ja 22, 23 Minuten gequatscht, ne? Also die Zeiten habe ich mir nicht notiert, Chris. Du wirst natürlich einen statistischen kompletten Lebensbaum von ein Essay dazu geschrieben, glaube ich. Von allen Hall of Fame Reden hast du wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, Durchschnittszeiten rausgesucht, welcher Anfangsbuchstabe vom neuen Hall of Famer am meisten Redezeit einnimmt und so weiter und so fort. Also, aber genau kann ich es dir jetzt nicht sagen. Aber die 20 Minuten, die sie geredet hatte, dummes Schwein, die waren wirklich so kurzweilig und schön. Diese Anekdote da mit Mexiko und das so da. Ja, das ist ja schön für dich. Nein, das war das Blöde eben, weil die hat sie bei Colt Cabana erzählt im Podcast und dann ging das praktisch los. Nach diesem Red Carpet erzählt sie die Geschichte, die ich schon mal gehört habe und die auch überhaupt nicht gezündet hat in der Halle. Ja, also die Leute. Erst bis das Bier rauskam. Haben überhaupt nicht darauf reagiert und dann irgendwann hat sie mit diesem Bier und Rey Mysterio und wer war es? Arn Anderson, genau. Arn Anderson. So irgendwie das Eis leicht eingeknickt, möchte ich mal sagen. Also Litas, vielleicht ist es auch normal, wenn du eine Frauenwrestlerin bist, dass es dann halt eben so abläuft. Aber ich habe mir irgendwie mehr erhofft bei Lita, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es ganz charmant. Ich fand auch dann, nachdem es Bier und Tequila gab, war die Crowd auch dabei. Kann man so sehen. Dann kam schon Jake the Snake, oder? Weiß ich nicht, die Reihenfolge. Ich glaube, Jake the Snake, Diamond Dallas Page ging mir mal wieder tierisch auf die Nüsse. Den kann ich überhaupt nicht ausstehen, irgendwie den Typen mit seinem Gedaber. Komme ich nicht drauf klar, auf den Hampelmann. Und bei Jake the Snake Roberts, es ist traurig, den so zu sehen einerseits. Ja. Andererseits ist es halt gut, dass er seinen Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen hat. Und er hat auch völlig recht damit, dass DDP sein Leben gerettet hat, definitiv. Ja, logisch. Ist auch so. Ich möchte ja auch nicht jetzt hier DDPs Leistung als Motivator in Frage stellen, aber der Typ geht mir einfach auf die Nüsse. Ich weiß auch nicht warum. Der schon immer, schon damals in der WCW. Ich habe den nie leiden können. Der ging aber mir immer auf den Sack. Liegt das bei DDP daran, dass er so over the top ist oder was? Weil das stört dich doch sonst nicht bei Leuten. Nö, das ist einfach, weil es ein dummes Schwein ist wahrscheinlich. Ja, also genau. Daran liegt's dann. Also es ist einfach nur die dumme Schweinaura, die ihn umgibt in deinen Augen. Arschloch halt, ja. Nee, also aber Jake the Snake, muss ich sagen, natürlich mit diesen bewegenden Worten, die er da gewählt hat. Und das ist natürlich dann auch bei ihm so, dass du es ihm sofort abkaufst. Ja? Also alles, was der da verkörpert hat, ich meine, er ist der Inbegriff eines gescheiterten ehemaligen Superstars. Er ist das Blueprint von dem The Wrestler-Film von Darren Aronofsky. Ja, klar. Oder? So. Finde ich schon. Es ist so. Und er steht damit sinnbildlich für ganz viele. Ja, klar. Und das ich wiederum, ich fand den Satz ein bisschen schwierig, so, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, als er gesagt hat, dass er durchs Wrestling seine Familie nicht mehr gesehen hat und so, und dass seine einzige Liebe eigentlich nur das Wrestling immer war und so, und dass jeder dafür selbst für zuständig ist, ob er seine Familie sieht oder nicht. Ich sehe das nicht ganz so. Ich glaube schon, dass Wrestling Familien komplett killt, weil du immer unterwegs bist und wenn du nicht unterwegs bist, wahrscheinlich du im Bett liegst und dich verarzten lässt. Aber das fand ich halt ein bisschen scheinheilig. Wenn sie da wichtig wäre, entscheidet er sich halt gegen das Wrestling. Ja, wahrscheinlich der Typ. Ja, aber er tut ja jetzt gerade so, als ob er keine andere Wahl hätte. Ja, absolut. Und das ging mir auch auf Nüsse. Ja, aber gut, ich kann es ihm verzeihen, weil der Typ ist genug gepeinigt worden in seinem Leben jetzt mit dieser ganzen Alkoholscheiße. Und man kann, glaube ich, nur hoffen, dass er diesen Weg weitergeht. Ganz klar. Der war ja nicht nur machen. Alkohol, ne? Der hat ja auch Crack geraucht, soweit ich weiß. Ja, aber Potsch, das ist doch das kleinste Problem. Wer macht das nicht? Also, aber ja, soweit ich weiß, hat er wirklich auch ab und zu mal ein Bier getrunken. Und da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß natürlich auf. Ja. Dann kam das eigentliche Highlight dieser Hall of Fame-Zeremonie, nämlich Mr. T und seiner... Ja, das war das Highlight. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich noch nie so eine geile Rede gehört. Also dieser Typ, ich hätte dem noch wirklich 25 Stunden lang zuhören können. Ohne Scheiße. Ich hab mir gedacht, Alter, die langweilen sich da jetzt bestimmt vorm Fernseher und in der Arena. Aber ich hatte so meinen Spaß. Der Typ war ja so devot und... Mama fixiert, das fand ich so spitze, der Typ, den fand ich großartig. Wie du sagst, hätten noch 20 Stunden weiter zuhören können. Geilste großartig. Line, ich liebe meine Mama nicht nur am so und so und dann, sondern auch am Vaterstag. Ich liebe meine Mama am Unabhängigkeitstag und alle what großartig. Also das war es war phänomenal und ich habe ein bisschen vorne auf Stone Cold Steve Austin geachtet, der hat sich nicht mehr halten können vor Lachen. Das war so schön, Mr. T da reden zu hören. Also, musste eigentlich auch direkt verpflichten als Kommentator, finde ich. Eigentlich schon, ja. Und vor allen Dingen, wer hat ihn inducted? Natürlich T. Junior. Das ist ja auch wunderschön. T. Junior. Nein. Das ist, aber da fand ich auch komisch, als Mean Gene sagte, so, und hier kommt jetzt T. Junior. Und ich dachte zuerst, wieso ist Mr. T. nicht da? Ich dachte, der war da. Und dann sagt er, ja, also hier ist dann jetzt Mr. T., hat er ja im Endeffekt gesagt. Und ja, ein bisschen komisch, aber vielleicht hat Mr. T. darauf bestanden. Und ey, interessanterweise, ein paar Tage davor, Chris, ich hab's auch auf Twitter vertwittert, dass da stand das Auto von den vom A-Team bei mir in der Stadt. Bei euch, ja, genau. Das gibt's gar nicht, oder? Das sind Zufälle. Also. Auf jeden Fall wissen wir jetzt auch, welche Studienabschlüsse, Doktortitel und sonst irgendwas jedes einzelne Familienmitglied in der Familie T hat. Also ich bin gerüstet. Die sind alles nur nicht gewalttätig. Das finde ich so schön an den Tees. Wenn die Familie T mich adoptiert, ich weiß sofort, welcher Schwibschwager was beruflich macht. Ja. Ich weiß es jetzt. Er ist toll. Paul Bearer, fand ich jetzt nicht so gut. Ja, also das fand ich auch scheiße, dass Kane da reingelatscht kam und Mr. T unterbrochen hat. Das ist eine Frechheit. Also das Ganze absolut. Nicht mehr. Er hat Mr. T unterbrochen. Hallo? Da geht eigentlich nur mit der silbernen AK direkt gegen vor, oder? Aber nie treffen. Nie treffen. Nee, natürlich nicht. Ist eine Frechheit. Wäre auch geil gewesen, wenn er so ein Auto gebastelt hätte mitten auf der Bühne, oder? Wie beim A-Team früher, wenn die da solche Sachen gebastelt haben. Jetzt wirst du aber albern. Also, ja, stimmt. Tut mir leid. Du musst doch mal in der Realität bleiben. Ja, nee. Ich hab's eben auch selber gesagt, ja. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, bei Talk of Personality überhaupt dabei zu sein. Das stimmt. Ich bin ja nur das kleinste Übel. Bei Paul Bearer muss ich sagen, dass mit den Jungs da... Das hätte ich besser nicht gemacht. Was soll denn das sein eigentlich? Was? Erzähl doch. Da kommen die zwei Fetten da auf die Bühne. Und dann denke ich, jetzt sagen die noch irgendwas Tolles über ihren Vater. Und alles, was sie machen, ist oh yeah sagen. Oh, scheiße, Mann. Das war richtig kacke. Und auch, dass der andere, das ist mir dann alles zu sehr wieder WWE gewesen. Ja, ich lieb's dann lieber so, hätten sie doch einfach den Kane labern lassen. Kurzen Film. Die Jungs, die nochmal sagen, wie toll ihr Papa war. Und das hätte mir gereicht. Und ich weiß, viele werden sagen, es war doch toll mit dem Undertaker. Ich fand's, ja, das... Scheiße. Aber süß ist. Versuch was wert. Dann der eigentliche Main Event. Ey, yo, Razor Ramon. Mhm. Der Typ hat's noch so sehr drauf, es ist unfassbar. Der Typ hat ein Timing und ein Charme, gibt's gar nicht in der aktuellen WWE. Gibt's gar nicht. Das Machismo, das hat keiner mehr. Mhm. Ja, mir fällt eigentlich nur einer spontan ein. Das ist The Rock, der hat auch so ein Timing. Naja, der ist ja nicht aktuell. Nee, ich weiß, aber allgemein auch. So über die Jahre ist Razor Ramon oder Scott Hall eigentlich schon herausragend, was dieses diese ganze Präsenz und so angeht, dieses, wie du sagst, das Timing und wie er sich darstellt, das ist phänomenal. Also das ist einfach phänomenal. Und er sah wirklich gut aus. Es hat mich wirklich gefreut, wie gut er aussah. Vom Teint her und so, sah wirklich gut aus. Ja. Und natürlich auch Mauspick, schön in die Kamera geschnipst. Schön. Ja, der Typ ist ein absoluter Wrestling-Hero, sag ich dir, so wie es ist. Also das ist für mich sowieso ja der, also es ist mein Lieblingswrestler gewesen damals, wie natürlich von vielen er der Lieblingswrestler war. Aber jetzt zum Beispiel auch gestern bei dem Spiel, das war meine erste Paarung. Razor Ramon gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 10. Und das ist natürlich aus Gründen, ganz klar. Weil Razor Ramon einfach mit einer der allergrößten Wrestler und Performer ist und war. Und hier nochmal mein kleiner Appell an die WWE. Verpflichtet Razor. Mhm. In irgendeiner Art und Weise, bitte bindet den in eure Shows ein. Es ist so unfassbar geil. Also, Pocho, ich weiß, du bist auch großer Scott Hall, Razor Ramon Fan. Dir wird auch das Herz aufgegangen sein. Ja, definitiv. Und wie du schon sagtest, also den am Kommentatorenpult zu sehen, das wäre was Besonderes. Also da müsste man wirklich zuschlagen als WWE. Ja, ich glaube, dass es da eher, also an ihm würde es nicht scheitern, weil er hat mal in einem DDP-Podcast gesagt, den ich gehört habe, dass er sich sowas sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und das Problem ist wahrscheinlich, dass die WWE sich das nicht so gut vorstellen kann. Also, ja, also ich würde es sehr begrüßen. Und er hatte natürlich auch diese großartige Line, oh, wie ging denn die nochmal? Mit dem Bad Guy? Ja, die war großartig zum Schluss. Komplett die Bude stand Kopf. Ich hab's so abgefeiert, das glaubst du nicht. Wobei ich fand, oder ich hätte mir noch mehr Reaktionen erhofft bei ihm. Also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr Reaktionen erhofft. Ich fand's doch schon ganz gut, das war doch schon ganz ordentlich. Absolut, kann man glaube ich fast nichts dagegen sagen. Und er wird sich natürlich auch gedacht haben, es war absolut richtig. Also was ich jetzt hier gemacht habe in den letzten 12 Monaten, ist es ja fast ganz genau her, dass er bei DDP eingezogen ist. Aber das war für mich mein Highlight. Dann Carlos Colon, ja, My Ass. Ja, jetzt kommst du mit My Ass, genau. Und da kommt nämlich mein Highlight, der Induction Ceremony. Ich hab's euch ja gesagt. Mit Carlito. Carlito, das fand ich so gut, dass ihnen vorher gesagt wurde mit dem Timeslot und in der Mitte, da muss was Kleines, da kommen die scheiß Colons oder Colons. Hat er schön gesagt und fand ich sehr sympathisch, hat mir sehr gut gefallen und ich finde, der hat einen super Mic-Work, schon immer gehabt. Ich sag dir meine Meinung dazu. Ja, dann wenn du da hingehst zu so einer WWE-Veranstaltung, um den irgendwie eine reinzudrücken, dann lass es halt. Was will er da? Diese Organisation würdigt hier den Verdienst seines Vaters. Weil die WWE sagt, das ist ein großartiger Mann. Er hat es aber sehr charmant gemacht, fand ich. Ja, aber halt doch einfach die Fresse, denke ich mir da. Es ist doch nicht so, dass er ohne Grund den Stellenwert hatte in der WWE, den er dann eben hatte. Das liegt doch nicht, also bei dem liegt es doch nicht an irgendwelchen Policies oder so. Der Typ hat sich jeden Tag mit irgendeiner Scheiße vollgeknallt. Und jetzt beschwert er sich im Nachhinein darüber. Ich finde es scheiße. Wenn sich so eine Pfeife da hinstellt und das kritisiert, finde ich scheiße. Tut mir echt leid. Da habe ich gleich so gedacht, halt die Fresse, echt. Verpiss dich. Und die anderen zwei Hampelmänner genauso. Der eine sieht aus wie so eine Quietscheente und der andere wie so ein halb amputierter Vollspast. Also die haben nicht die Ausstrahlung, die es braucht, um ein ganz großer Superstar zu werden. Und dann sollen sie die Fresse halten und stolz darauf sein, dass ihr Vater da in die Hall of Fame aufgenommen wird, obwohl von uns dreien wahrscheinlich keiner sagen kann, was der in der WWE Hall of Fame zu suchen hat. Sicherheit nicht, nee. So. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn der sich da hinstellt und die Fresse aufreißt. Er kann das ja machen, aber vielleicht nicht unbedingt bei der Einführung seines Vaters in die Hall of Fame. Weil alles, was er damit macht, ist die Aufmerksamkeit, die eigentlich sein Vater bekommen sollte, auf sich und auf sein Gesagtes zu lenken. Das wirkte eher so, dass er das verteidigen wollte, dass sein Vater mehr Aufmerksamkeit verdient. Er bekommt doch die Aufmerksamkeit da, wo er sie halt eben auch damals bekommen hat, nämlich in Costa Rica und in Texas Rico. War der, was? Puerto Rico war das so. Ja, es ist egal, kann man sehen, wie man will. Und in Texas und so, da kriegt er die doch, aber es ist doch klar, dass er bei uns jetzt, sag ich mal, nicht diesen Stellenwert haben kann. Woher sollen wir den Typen denn kennen? Also, weißt du, wie ich meine? Fand ich, ja. Also, ich kann jetzt auch nicht jeden dahergelaufenen keine Ahnung, woher Wrestler als großen Superhelden abfeiern, nur weil der mal einen tollen Move erfunden hat vor 130 Jahren oder so. Das ist mir dann zu wenig. Du Sass oder was? Wovon sprichst du? Da weiß der Kuckuck. Also das ist, das, mir ging das auf die Eier, aber ich kann es verstehen, du magst Kalito und deswegen kann ich auch natürlich verstehen, dass du den da abfeierst, ganz klar. Ja. Dann Ultimate Warrior, wo ich mir sofort dachte, ohne Scheiß, ich dachte mir echt, warum wird denn der so rot? Also das ist doch nicht, das ist doch nicht braun, das ist doch eher rot von der Farbe her. Und da habe ich, es ist kein Scheiß. Also jetzt im Nachhinein ist es natürlich fast schon makaber, aber ich habe mir echt gedacht, stell dir mal vor, der kippt jetzt hier um. Ja, absolut. Der war so knallrot. Ist euch das auch aufgefallen eigentlich? Mir ist es noch mehr bei Raw aufgefallen, finde ich. Das? Bei Raw war's. Ja, aber da habe ich mich schon dran gewöhnt, Pocho. Ach so, ja gut. Das ist natürlich eine Sache, die man da zuerst gesehen hat. Aber auch wenn man ihm bei Twitter manchmal gefolgt ist und er da seine, oder auf YouTube seine Videos rausgehauen hat, dann sah er öfters so aus. Das war für mich jetzt nicht... Eiswürfel stinken nach Scheiße. Bitte? Die stinken nach Scheiße, die Eiswürfel. Dann hast du sie vielleicht vorher rektal eingeführt. Was? Ohne Scheiße, ich habe jetzt hier Eiswürfel in meinem Glas, hier. Dann habe ich mal reingerochen. Stinken nach Scheiße. Oder habe ich meine Finger nicht gewaschen? Ach, das ist es. Das wird sein. Ja, Ultimate Warrior. Mach mal schneller, ich will das Lied hören. Never forget. Welches Lied willst du hören? Ach so, das Lied von Ricky, meinst du? Ja, ja. Nein, also, ich bin nie ein großer Ultimate Warrior-Fan gewesen. Nie. Vielleicht, wo ich 8 Jahre alt war und den auf Bildern gesehen habe und der so schön bunt war. Okay, aber jetzt nie so als richtiger Wrestling-Fan war ich nie Fan von vom Ultimate Warrior. Und er ist mir auch nie sympathisch gewesen. Und das Gefühl hatte ich jetzt auch wieder hier bei dieser Rede. Irgendwie habe ich so ein bisschen gedacht, der sieht sich schon gerne in einer Position, die er vielleicht nicht inne hat in der Wrestling-Welt. Ich glaube, der hält sich für mehr, als er letzten Endes war. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber für mich war er auch nicht der Main-Event. Tut mir echt leid. Also für mich ist Razor Ramon, Scott Hall bedeutender fürs Wrestling als der Ultimate Warrior. Da liegen halt ein paar Jahre dazwischen. Ja, ne? Das muss, meiner Meinung nach muss man das, also ich sehe das genauso wie du, für mich war Razor Ramon auch das persönliche Highlight da drin und hätte ich auch als den Main Event so hingestellt. Allerdings war der Ultimate Warrior natürlich ein bisschen früher. Und der hat viel natürlich bei mir auf jeden Fall damit ausgelöst, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal bei der WrestleMania-Show gesagt, dass das der erste Wrestler für mich ist, der 2 Titel in der Hand hatte und die nach oben gestreckt hat. Und das war irgendwie für mich so das Zeichen, der ist der Beste von allen. Und das, dadurch, dass er dann auch noch Hogan besiegt hatte in diesem Match, hat er irgendwo diesen Platz bekommen. Ich gebe dir aber vollkommen recht, er hatte natürlich einen sehr kurzen Run und er fühlte sich ein bisschen wie Best in the World in dem Fall und das war er sicherlich nie. Und was ich am meisten gehasst habe, war sein Big Splash, weil der sah so aus, als ob der sich einfach nur auf den drauflegen würde. Der kann ja nicht wehgetan haben und das hat mich schon als Kind und als Jugendlicher immer gestört. Ja, das gebe ich dir natürlich recht. Also, aber die Frage ist, wie groß sind eigentlich die... Ich meine, wir brauchen jetzt nicht ernsthaft darüber zu diskutieren, ob der Ultimate Warrior seinen Hall of Fame-Platz verdient hat oder nicht. Den hat er definitiv verdient. Aber wie groß ist der Stellenwert, wenn man jetzt Razor Ramon und einen Ultimate Warrior auf eine Waage stellen würde? Wie wichtig waren sie jeweils für ihre Generation, für die Zeit, in der sie aktiv als Wrestler waren? Und da habe ich so das Gefühl, dass Razor Ramon wichtiger war. Gerade mit der NWO und aber auch mit diesem großartigen Match gegen Shawn Michaels, weil das so vom Technikstandard damals neue Maßstäbe gesetzt hat. Also Hogan Warrior war halt einfach nur dieses, es gab mal jemanden, der Hogan Paroli bieten konnte, laut Storyline, weißt du, und auf einer Stufe gehoben wurde. Aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht allzu viel an große Fäden vom Ultimate Warrior erinnern, außer gegen Hogan. Papa Shango. Na, ich muss sagen, beim Ultimate Warrior war für mich das Besondere immer der Entrance. Das habe ich abgefeiert, auch als Kind und als Jugendlicher. Ja, das ist ja klar. Ne? Musik, super, wie er da reingelaufen kam, super. Ein Bild, was ich immer im Kopf habe, hier in England, wie er da reinläuft. Und das sind Sachen, die habe ich immer im Kopf. Aber ich stehe morgens auf übrigens. Wenn immer der Wecker klingelt, renne ich so hier durch die Wohnung. Auch ähnlich angezogen. Ja, ne? Dann reiße ich das Fenster raus vorne und dann geht's los mit Zähneputzen. Ja, Hauptsache die blonde Perücke passt dann noch. Aber für mich war da halt immer das Besondere, dass der irgendwie, wie sein Name schon ausdrückt, immer das absolute Gegenbeispiel gegen den Top Guy war. Also er war immer dafür da, den in seiner Zeit, als er da war, dem Top Guy Parodi zu bieten. Und Scott Hall hatte eine andere Rolle, für mich auch eine größere. Er hat, was für mich viel größer ist, man muss sich das vorstellen, der hat in der WWF seine Sache gemacht, der hat in der WCW seine Sache gemacht und hat danach in der WWE seine Sache gemacht. Also im Chat hat gerade noch jemand, ich konnte jetzt den Namen so schnell nicht lesen, dass das Warrior geholfen hat, die WWE mit groß zu machen. In einer gewissen Hinsicht stimmt das natürlich. Mhm. Aber ich behaupte mal, ohne Hogan hätte das nicht funktioniert. Also für mich war in der ganzen Geschichte immer Hogan hat eigentlich den Weg bereitet für so jemanden wie den Ultimate Warrior. Also es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, hätte es den Warrior so geben können, wenn es davor nicht Hulk Hogan gegeben hätte. Aber mir kommt das so vor, als ob das für beide damals ganz wichtig war. Also dieses Match bei WrestleMania 6 oder 7, ich weiß es gar nicht mehr. Aber im Nachhinein ist da nicht mehr viel passiert so. Also was mich jetzt, sag ich mal, jetzt einfach so ja verzücken lässt, möchte ich fast schon sagen. Also das war mir dann... Ja. Also die komplette Legacy hat er doch in 2 Jahren gebildet im Prinzip. Ja, genau. Und danach wurde dann wieder abgebaut von dieser Legacy, kannst du sagen. Hat er dafür gesorgt, dass die Leute ihn nicht mehr so mögen. Also gerade mit seinen ja doch eigenwilligen was gab's denn da, wo er dann mal nicht antreten wollte, weil irgendwie einer einen Move nicht machen wollte, den er gern machen wollte und so, weißt du, mit diesen Eigenheiten, wo ich mir so... Er war eine Diva, ne? Ist eine richtige Diva gewesen. Das hat der Linda auch erzählt, dass er dann die Leute da angeschrien hat, wie so ein Geisteskranker und so. Mhm. Und das finde ich dann natürlich ein bisschen grenzwertig. Also in der Position war er für mich noch nicht. Also nicht, wenn du zwei Jahre lang oder noch nicht mal 2 Jahre, sondern wenn du in 2 Jahren an die Spitze geschossen bist, dann bedeutet das ja nicht gleich, dass du jetzt dich hier aufführen kannst wie einer, der sich das über längere Zeit verdient hat. Also das weiß ich nicht. Also ja, er wird bei mir leider Gottes nicht in den Top 10 Lieblingswrestlerlisten auftauchen und ist halt scheiße, dass er jetzt tot ist, aber letzten Endes kann man es auch nicht verhindern, dass mal irgendwann einer stirbt, nicht wahr? Gut, kommen wir zu wir machen hier gleich diese MVP-Scheiße. MVP bei Hall of Fame, Pocho? Für mich das Jackett von Scott Hall. Ja, sowas kann man natürlich nicht wählen. Also, du hast nicht Talk of Personality. Also wirklich. Kannst ja mal vormachen. Also mein ganz klarer MVP der Woche, der hoffentlich von der Hörerschaft auch... Der Hall of Fame. Ja, der von der... Wird das nicht wieder gewotet? Doch, aber wie immer müssen wir ja 3 nominieren. Also sprich diesmal 6. Ja, wir haben ja dann 3, wenn jeder einen... Und diesmal 9. Ach, 3 Stück jeder? Jeder 3. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. So haben wir es immer gemacht. Ja, also so haben ein für SmackDown. Aber so haben wir doch jetzt 3. Ein für SmackDown. Ein für Raw. Ein für Raw. Und wenn ein Pay-Per-View war, ein für den Pay-Per-View. Jetzt haben wir praktisch Raw, WrestleMania und die Hall of Fame. Kalito, kann ich nachvollziehen bei dir. Bei mir ist es wenig überraschend, Pocho, ich nehme dir wahrscheinlich jetzt so ein bisschen den Pick weg, Razor Ramon. Musst du dir halt jemand anders aussuchen. Dann nehme ich Lita. Ja, so schön, siehst du? Lita, Razor Ramon und Carlito, also ist schön, schöne Gruppe beieinander. Mhm. Gut, kommen wir zu WrestleMania. Dass Carlito nochmal in eine MVP-Liste kommt bei Talk of Personality, hätte er wahrscheinlich selber nicht gedacht. Ja, aber wird er jetzt umso stolzer drauf sein. Könnte ich mir vorstellen. Kann er ja gerade mal im Chat schreiben, ob er stolz drauf ist. WrestleMania 30, hat jeder von euch diese 2 Stunden Pre-Show geguckt? Jo. Fürchterlich. Also diese erste Stunde mit diesem dummen Gelaber ist so langweilig und unnütz. Haben sie die Hype-Videos gezeigt, die sie dann später bei Mania gezeigt haben? Oh, war das fürchterlich. Also irgendwann bin ich da mal weggegangen und dann bin ich nach Hause gekommen, da lief das immer noch mit dem Gelaber. Dann habe ich mir was im Essen gemacht, haben die immer noch erzählt und ich dachte mir nur, wann hat das ein Ende? Also ich könnte natürlich auch auf Pause drücken, aber ich denke natürlich dann die ganze Zeit nicht, dass ich was verpasse. Mhm. Ja, war aber nicht so. Dann begann war nicht so. Später war dann Trish noch am Board. Da habe ich mir gedacht, wann die sich da die Klöten blank ziehen lässt, aber war leider nicht. Nee. Ist mir angefallen, ist der PG-Ära. Die 2. Stunde begann und ich dachte so, jetzt wird alles viel besser. Aber nö. Genauso weiter, letzten Endes. Und dann haben sie praktisch nochmal über genau dieselben Matches gesprochen. Richtig, ja. Ja. Und irgendwann gab es dann dieses Fatal 4-Way Tag Team Match. Mhm. Gott sei Dank, muss man sagen, weil ich war ja froh, dass mal überhaupt irgendwas passiert. Und es gab ja auch ein paar Backstage-Interviews. mit Paul Heyman und Co. Das war ja schon nett. Ja, aber das ist, also dafür gucke ich mir keine 2 Stunden Pre-Show an. Ich würde es mir angucken, wenn es eine halbe Stunde gehen würde. Weißt du, was? Das ganze Material hättest du von den 2 Stunden auch in eine Dreiviertelstunde bringen können. Das Ding ist ja, du kannst so eine Pre-Show ja machen. Wer war denn der Schwarze? Hä? Ja, der am Panel saß. Ja, Booker T. Nein. Nee, da saß ein anderer. Ich weiß auch nicht, wer das war. Ach, das war ein Footballspieler von New Orleans. Siehst du? Ja. Also auf jeden Fall kannst du ja so eine Pre-Show machen, aber du könntest ja zum Beispiel mal rausgehen vor die Halle, nicht nur einmal rausblenden, sondern mal mit den Leuten vor der Halle sprechen, mit den Fans, aber da geben sie ja viel zu viel Macht ab, wenn da die Fans plötzlich ans Mikrofon dürften oder sowas. Ja, müssen ja nicht live machen, können sie ja auch. Weißt du, zeig mir mal so einen Einspieler, wie dieses Setup entstanden ist. Mhm. So, sowas. Oder man kann vielleicht nochmal auf vergangene WrestleMania-Momente eingehen, sowas so ein bisschen in Nostalgie schwelgen und sowas. Sowas alles würde ich toll finden. Es ist WrestleMania 30. In der kompletten Pre-Show hatte der Punkt, dass wir hier einen großen Geburtstag, sage ich jetzt mal, haben, der wurde überhaupt nicht erwähnt. Da wurde nicht einmal darauf eingegangen, was für eine History da dahinter steht oder so. Man hätte ja wenigstens mal so ein paar Sachen andeuten. Nichts, absolut gar nichts, null. Ja, dann gibt's hier John Cena gegen Bray Wyatt, dann guckt euch nochmal das Bray Wyatt-Video an. Übrigens, das Lied, dieses Legacy von Eminem hat ja wohl perfekt gepasst. Nee, dieses Monster von Imagine Dragon zu dem Wyatt. Ja, den Soundtrack fand ich auch fürchterlich. Fand ich gut. Ja, ich fand, das geht nicht. Also wer dafür das Sounddesign zuständig ist bei WrestleMania und bei der WWE, der muss völlig einen Dachschaden haben. Also brillant finde ich das halt einfach nicht, weil... Ja, brillante Musik können wir dann am Ende hören. Da hast du recht. Das stimmt, erstens mal. Aber hauptsächlich geht's darum, dass in so einer intensiven Fehde wie zwischen Cena und Wyatt, ja, die mir da so intensiv verkauft werden soll, fand ich diesen Ansatz mit diesem eingelullten Pop-Scheiß von Eminem da, fand ich fürchterlich. Also das fand ich ein dummes Schwein. Nee, das fand ich grausam, fand ich das. Den Hang zur Realität. Da finde ich da musste so eine Rage Against the Machine muss da rein. Schizophrene Musik würde ich da nehmen. Ja, wenn musst du da so eine psychedelische Schizomusik bringen. Das sag ich doch gerade eben, du Arschloch. Wenn du da was nimmst wie The Can zum Beispiel. Hört euch mal The Can an. Das ist eine deutsche Gruppe, die wirklich großartige Musik gemacht hat. Sowas da dazu oder so. Aber doch nicht dieses Gejammer. Ich kann diese WWE-Musik nicht mehr hören, wo sie ständig sich ein abjammern. Zuerst ist es dieser Flowrider, dann ist es die Pippi und weiß der Kuckuck. Immer dieses Rumgejammer in diesen Liedern. Das ist doch schrecklich. Da kann man sich doch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Übrigens kein Live-Act, außer diese Gruppen, die halt die Entrances von den diversen Leuten gespielt haben. Fand ich auch ein bisschen komisch. Allerdings konsequent, weil ihr könnt euch erinnern, letztes Jahr wurde ja die Zeit knapp mit den ganzen Musikacts, als wir da in New York waren. Und das hat mir den Color, ne? besser gefallen, ja. Ja. Wie fandet ihr das Setup? Ich fand dieses Understatement, so habe ich es empfunden, richtig geil. Ja, hat auch gepasst zu diesem ganzen New Orleans-Design. Ja, nicht so diesen Dreck mit irgendwelche Pappscheiße da aufbauen, ja, sondern Brücke ganz straight. Und sowas. Ja, das fand ich sehr gut, ja. Und endlich keine dummen Scheißpfosten im Weg. Das fand ich auch gut. Ja, ja. Das hat mich, also klar, wir Zuschauer am Fernsehen sehen in der Regel alles, was so vor sich geht, aber es hat mich trotzdem immer gestört, diese Scheißsäulen da mit einem Publikum zu sehen. Das hat mich einfach gestört. Das wollte ich nicht. Ich stehe dann lieber auf sowas. So. Also diese Pre-Show ist für den Arsch gewesen. Das Tag-Team-Match, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich drauf gefreut. Dann kommt dieses dumme Affenvieh da wieder raus. Alter, ohne das Scheiß. Affenvieh? Dieses scheiß Affenhörnervieh da. Dieses Affenvieh so, mit den Hörnern da, dieses dumme Schwein da. Eldorino noch. Also wenn ich dieses dumme Dreckschwein sehe und die zwei anderen Vollidioten mit diesen Masken, da kriege ich einen zu viel. Das ist für mich die Hölle. Da drehe ich ab. Da haben ja auch bei der Hall of Fame, haben wir ja gar nicht gesagt, die Zuschauer, die haben ja das gnadenlos ausgebuht mit dem voll kaputten Hornswoggle und dann diesen anderen Hampelmann da. Das ist doch, Alter, mal echt, das hat da nichts zu suchen. Es tut mir wirklich leid, aber es hat da nichts zu suchen. Weder bei der Hall of Fame noch bei WrestleMania will ich solche dumme Scheiße sehen. Das ging mir auf den Sack. So. Und das Match an sich, da hätte man auch mehr erwartet, oder? Ich fand das Finish sehr, sehr gut. Fand es sehr, sehr gut. Aber hast nicht mehr erwartet? Usos, dann die Colognes. Ich fand das Match total gelangweilt. Ja, mich auch. Gut, ein Match, wo jemand mitmacht, der sich Rybacksel nennt. Du kannst es im Endeffekt schon nicht mehr ernst nehmen. Aber ich habe gerade Cesaro, Swagger, weißt du, also da waren ja wirklich gute Leute mit dabei. Da fand ich, am Ende hat die Chemie sehr, sehr gut gestimmt zwischen den Usos und Cesaro und dem anderen. Also ich fand das spitze, das Finish. Bis dahin fand ich, das ist ein grottiges Match. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich grottig sagen würde, aber weißt du, was es hätte erzeugen sollen, dass ich sage, Alter, jetzt geht's los und das Match ist jetzt schon so geil. Und was ich gedacht habe, war, okay, just another House Show Match. Also das. Ja, das Finish, das war schon geil. Ich fand's geil. Aber glaubst du nicht, dass so ein Finish, sag ich mal so, wenn das auf einer House Show ein Match wäre, was jeden Abend gewirkt wird oder so, ja? Meinst du nicht, dass dieses Finish da einfach ganz random auch jedes Mal so gekommen wäre? Also war das für dich ein WrestleMania-Finish? Es war schon ein WrestleMania-Finish. Da muss doch was Besonderes sein. Ich meine, wenn du eine Show hast. Was hätten sie denn machen sollen? Ja, ey, es ist ein... Hätte Ryback eine Shooting Star Press machen sollen, oder was? Alter, es ist ein Fatal 4-Way Tag Team Match bei WrestleMania 30. Da gibt's auch so eine Art Ehrenkodex. Guck dir mal die legendären Tag Team Matches bei WrestleMania an. Da kannst du doch nicht mit so einem 0-15 Arschloch-Match aufwarten. Und die haben ja 16 Minuten bekommen. Mhm. Fand ich... Oh, ja, ist mir im Endeffekt ist mir das Match egal. Aber ich hab mir mehr erhofft. Echt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann ging's endlich zur Sache. Ich muss gerade noch was sagen, Ricky. Vorher. Gerne. Das muss ich gerade aus dem Chat sagen. Da wird sich der Werte, der nennt sich im Chat WHC, also wahrscheinlich World Heavyweight Champion, sehr wundern. Der stellt nämlich die Frage eben. Ja, das wird euch so das W mit dem T verwechseln. Auf jeden Fall stellte der die Frage und ich versuche zu zitieren. Moment, also eine Frage an euch: Macht ihr noch was mit Voice versus Brain und Wets? Ja, viel. Ja, und zwar, weißt du, jetzt mal erstmal ganz kurz, wo ist denn der? Das ist der hier, wa? So, haben wir den erstmal rausgeschmissen. also ab diesem Moment jetzt, Daniel Bryan gegen Triple H, bis Daniel Bryan ist neuer WWE World Heavyweight Champion, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Es waren die geilsten 4 Stunden Wrestling am Stück, die ich seit Ewigkeiten miterlebt habe. Mhm. Gefühlt. Ich habe auch die ganze Zeit mit mir gerungen, mich zu erinnern, wann es mal wieder so eine geile Show gab. Ja, es ist WrestleMania 17, würde ich sagen. 19 für mich. 19 war auch sehr geil, das stimmt, ja. Was ist mit 18, ihr Idioten? Hogan Rock? War das nicht 18? War das nicht eine andere Zahl? Mit Sicherheit. Ja. Aber wir können uns, denke ich mal, einigen darauf, dass es eine der Top 5 WrestleManias absolut, Top 3. War. Top 3. Also ich fand... Ich die Show war rund, es waren... Ich war so traurig, als dann die letzten Matches angeklungen worden und oder anstanden. Ich war traurig, dass die Show zu Ende ist. Gerade mit diesem Opener. Reden wir da jetzt speziell noch drüber? Wir können, ja, klar. Wir können alles machen hier. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Der Opener Triple H gegen Daniel Bryan. Ja, das ist doch super. Ich hab mir gedacht, Alter, okay, super geiler Opener, Triple H, Daniel Bryan, dass die feiern was ab und dann ist erstmal ein tiefes Loch. Bis zum Co-Main-Event, Hogan gegen Undertaker gegen den anderen Idioten und dann das Main-Event, halt das Triple-Threat-Match. Aber das war überhaupt nicht so. Es war kein Letdown. Es war nirgendwo ein Punkt, wo ich mir denke, es war scheiße. Das Steven-Match, ey, das musst du mit auf die Karte. Wir haben das Beste draus gemacht. Und der Opener, was sagt ihr? Ich bin der Meinung, es hätte vom Drama tatsächlich noch ein bisschen mehr gehen können, aber es war schon sehr, sehr gut. Das stimmt. Ich fand das Finish, also für einen Opener okay. Ja. Weil, erinnere dich mal, das letzte Mal, als wir sowas miterleben durften, war WrestleMania 10. Owen gegen Bret. Und später hat dann ja Bret Hart dieses Championship-Match gegen Yokozuna bekommen. Und bei Owen gegen Bret war es halt ein starkes Match, aber das Finish war auch relativ simpel. Mit diesem Einrollen da so. Ja. Und von daher fand ich, war es okay, weil das Match hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich, egal wie es ausgegangen wäre, Bock gehabt habe zu sehen, was beim Main Event dann noch passiert. Ja. Das haben sie erzeugen können. Natürlich denkt man sich dann so, Alter, dass Daniel Bryan mit diesem etwas merkwürdigen Finisher, auf den ich hatte überhaupt nicht klarkomme, mit dem Knie. Ich habe mir nur gedacht, sie wollten mit diesem Finish den Finisher von Daniel Bryan ein bisschen stärken. Ja, wahrscheinlich war das auch der Grundgedanke, aber der Finisher ist für mich zu Lasch. Ist der, nee, der, da komme ich nicht so richtig drauf klar. Ich brauche irgendwie was anderes da noch mit. Was hat der denn für Stiefel an? Oh, mit dieser komischen Wolle da drumrum oder was? Ich habe im ersten Moment gedacht, das wären die alten Undertaker-Stiefel. Ich dachte, der Ultimate Warrior hätte seine Stiefel geliehen oder so. Ja, nee, der hat sich da irgendwie so kleben geblieben am Fußabtreter oder irgendwas. Ja, oder vielleicht hat sich auch seine Bella ein bisschen untenrum rasiert und hat das halt draufgepatscht. So als Pocho, dass du das jetzt wieder bei Talk of Personality in so ein Niveau hier bringst. Da muss ich wirklich sagen, Pocho, also du bist angezählt. Kommst gleich in die Red-Ecke. Jetzt reicht's. Nee, also noch mal kurz dazu, dass ich verstehen kann, warum sie oder dass sie es so gemacht haben, aber das Problem ist für mich dann wiederum Triple H in bei den letzten drei WrestleManias mit diesen epischen Matches und ich weiß gar nicht, wie viele Kickouts er aus diversen Finishers hatte bei den letzten drei WrestleManias zusammen. Jetzt dann von einem Daniel Bryan Knie so niedergestreckt worden zu sein, dass er nicht mehr auskicken kann, da habe ich so ein kleines Logikproblem. Aber weißt du, ich war völlig zufrieden mit diesem Match. Punkt. Besser Entrance geht's von Triple H immer. War doch schon super, oder? Wieder so ein typischer WrestleMania Entrance von Triple H. War auch nicht jedes Mal dabei in letzter Zeit. Richtig, aber das Geilste war für mich wirklich dieses erste Mal Yes Chance mit Daniel Bryan im Ring und dieser komplette Silverdome chanted Yes. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen, diesen unfassbar geilen, dieses geile Opening-Segment. Stimmt, das war eigentlich das Highlight an sich schon. Stimmt, da habe ich noch getwittert, wie ich abgegangen bin. Ich stand wirklich, also das muss ich auch nochmal kurz mitteilen. Ich wusste ja, dass Hogan kommt und habe mir gedacht, aha. Und dann kam Austin, das war schon geil. Einfach das war nur, super, ich habe Kopf gestanden zu Hause hier. Ja, aber ich bin völlig ausgerastet bei The Rock. Absolut, ich bin auch, ich bin aufgestanden bei The Rock. Ich habe die Hände in einem Kopf zusammengeschlagen. Ich dachte, wie geil ist das denn? Der zeigt dir der Großmeister erstmal, wie man den beiden älteren Herren eine fehlerfreie Promo hält. Und das war so gut. Und ich finde ganz ehrlich, dieser Silverdome-Mistake, der hat irgendwie noch so ein bisschen der ganzen Promo noch so ein bisschen das gewisse Etwas gegeben. Und ein großer Mic-Worker, der zahlt sich ja auch dadurch aus, dass er nicht einfach dann beim nächsten Mal Superdome sagt, sondern einfach sagt, als die Leute hier Superdome gechantet haben, we are definitely at the Superdome, dass er da nochmal selbst auf mich ironischerweise eingegangen ist und so, das fand ich spitze. Hogan hat's auch definitiv drauf, ohne Scheiße. Ja, das ist halt die Kunst bei diesen ganz großen Leuten. Die wissen sofort, wie sie damit umgehen können und lassen sich vor allem, ich glaube, grundsätzlich weiß jeder von den Jungs, die bei der WWE sind, wie sie mit so einer Situation umgehen können. Aber sie lassen sich's oft anmerken. Also du merkst einfach, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Weil wenn du einfach weitermachst, also jetzt in der Situation war es natürlich richtig, darauf einzugehen, aber wenn du einfach weitermachst manchmal, dann versendet sich das auch so ein bisschen. Aber ich finde diese Unsicherheit von vielen WWE Jungs heutzutage, wenn sie einen Fehler machen in Promos, ist sofort anzumerken. Das könnte natürlich damit zusammenhängen, dass du sofort hinten einen auf den Deckel bekommst von Vince, ja. Oder sie haben es halt einfach nicht drauf letzten Endes. Aber also das waren die drei geilsten Talker, die wir in der WWE erlebt haben in den letzten Jahren. Ich würde schon sagen, dass es die drei besten waren. Für die Generation jetzt so die letzten Jahre. Überhaupt würde ich auch was sagen, oder? Es wird aber wahrscheinlich irgendwo jemanden geben, der jetzt sagt, ja, CM aber, Punk. Nee, der Vegetable Man aus der X-240 League, der konnte pro, ja, aber ich, ja, der Vegetable Man. Ja, weiß der Teufel, aber es war auf jeden Fall, es war ein Opening-Segment, ich habe alle WrestleManias gesehen, aber ich kann mich, glaube ich, an kein Opening-Segment erinnern, bei dem ich schon so abgegangen bin. Also es gab mit Sicherheit welche, die jetzt intensiver waren oder so, aber das war für mich unglaublich. Also ich stand wirklich, als The Rock kam, bin ich vom Sofa aufgestanden. Ich war richtig stolzer Wrestling-Fan zu diesem Zeitpunkt. War wirklich klasse, ja. Shield gegen Kane und New Age Outlaws braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Finde ich ein bisschen scheiße. Es war doch klar, was los war. Ja, wolltest du jetzt erstmal oder wie? Oder was? Also wahrscheinlich haben sie da schon gemerkt, dass die Zeit ein bisschen eng knapp bemessen ist. Dann haben sie halt gesagt, hier Jungs, Roman, machst du hier den Hüppler aufs Apron mit dem Fuß? Oh, mach ich, Junge. Hier ist, wie heißt denn der Dean Ambrose? Hast du überhaupt einen Signature-Move? Oh, sowas mit einem Seil, so einem Schwing-Klatscher habe ich. Ja, machst du den und Seth Rollins, du fliegst einmal wieder wie ein Geisteskranker durch den Ring. Und das bitte in 5 Minuten, Jungs. New Age Outlaws, Kane, ihr macht einfach mit. Okay, lasst sie over aussehen. Okay. Kann man so sehen. Kann man so sehen, so war's. Andererseits ist es nur logisch, dass The Shield, die so stark waren in den letzten Monaten, diese drei alten Opis so verklopfen. Weil, also ich will zwischen diesen sechs Leuten auch kein 20 Minuten episches Tag-Team-Match sehen. Ja, aber 2-3 Minuten hätten schon bedarft. Das waren das 3 Minuten, Chris. 3 Minuten. Nee, noch war's drauf, du dumme Sau. Noch drauf, ja. Nee, also ich fand's schade für The Shield, aber in diesem Match an sich kann ich damit leben, also gegen diese Gegner. Ich hätte halt The Shield, ganz ehrlich, sehr gerne gegen die Wyatt Family bei WrestleMania gesehen. In einer geilen WrestleMania-Fehde. Ja, ja. Allerdings WrestleMania-Fehde aus den Jahren, wo WrestleMania-Fehden noch eine Bedeutung hatten. Nicht heute. Also heute gibt's ja diese Fehde an sich. Gibt's ja eigentlich. Also ich kann dir nur raten, guck dir Main Event von dieser Woche an, war wirklich super. Chris, ich werde mir alles angucken, aber ich bin jetzt gerade noch bei Ring of Honor und wenn ich das fertig habe, gucke ich mir direkt Main Event an. Was hat man dann? Also Pocho, du musst einfach reden, einfach reinquatschen. Ja, das kann ich. Kann ich nicht jedes Mal mit einbinden hier, ja, so. Die Fähigkeit. So multitaskingfähig bist du dann nicht. Nein, ne? Dann gab's die 31-Man Battle Royal. Ja. Mit der ich also wirklich so meine Schwierigkeiten Wo hatte. Wo war Jack Swagger? Ja, hatte er vielleicht so keine Zeit, hatte der vielleicht. Hatte Interviews auf dem Red Carpet noch geben müssen oder weißt du, guck was. In der Pre-Show war er noch. Da war er mit dabei. Ich weiß es nicht, sonst wäre es ja 32 Mann Battle Royale. Das können sie natürlich auch nicht machen. Aber es war so, wie ich mir gedacht habe. Die ersten 10 Minuten voll für den Arsch. Mhm. Und dann war es eigentlich auch für den Arsch. Man hat halt nur drauf gewartet, wer jetzt gewinnt. Dass jetzt da Antonio Cesaro gewonnen hat, oder Cesaro, wie auch immer man den jetzt nennt, finde ich persönlich, dass er da gewonnen hat, für mich nicht so wichtig. Viel wichtiger fand ich das, was am nächsten Abend dann bei Raw passiert ist. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber diese Battle Royale zu gewinnen, ich glaube auch nicht. Ja, aber wie er Big Show eliminiert hat, das hatte doch schon ein bisschen so ein Big-Time-Feeling. Das war mir scheißegal. Ich sag dir ganz ehrlich, also wirklich. Ich hätte das, weißt du, was ich geil gefunden hätte? Ja. Es würde natürlich keinen Sinn machen, weil Andre the Giant halt eben für diese, also es war halt prädestiniert für dieses Finish. Aber wenn du so eine Memorial Trophy verliehen hättest, hätte ein schönes Turnier hätte ich geil gefunden. Dass die schon bei Raw anfangen, da diverse Leute gegeneinander antreten zu lassen. Ist ja nicht so, als hättest du nicht genug Shows in der Woche. So, und dann gibt's ein Finale, dann gibt's da irgendwie, keine Ahnung, eine Six-Pack-Challenge oder ein Fatal Four-Way Extreme Rules-Match. Irgendwas. Ja, genau. Und dann ein paar High-Flyer-Action da mit drinne, ein paar harte Moves von Cesaro. Ja. Und dann gewinnt er das Ding in einem epischen, dieses Match hat halt überhaupt keine Aussagekraft für mich jetzt im Nachhinein. Wenn du unbedingt so nett sein willst und dein komplettes Roster mit auf die WrestleMania-Card zu bringen, nur um Danke zu sagen, so hier, ihr könnt auch mal vor 50 Milliarden Menschen kämpfen, ja, dann mach das doch in der Pre-Show. Mach doch gerne so eine Battle Royale oder was weiß ich da in der Pre-Show. Habe ich gar nichts gegen, aber mit so einem Turnier um so eine Trophy hätte ich auch definitiv besser gefunden. Ich hätte aber am allerbesten hätte ich gefunden, wenn du einfach ein 10-Man oder 12-Man Money in the Bank Ladder Match gemacht. Ist mir schon klar, dass es da ein Pay-Per-View gibt, aber mit dieser Stipulation, dass du am kommenden Montag ein Titelmatch hast. Weißt du? Irgendwas halt. Irgendwie sowas musst du da raussaugen können. Also das war für mich, und das zu dem Thema mit, wenn ich mal die ganzen Leute dann auf dieser Card auch noch präsentieren will, keiner will die sehen. Es ist nicht so, dass irgendjemand vor dem Fernseher sitzt und sich denkt, Alter, was macht eigentlich Yoshitatsu? Hoffentlich bekommt der auch mal einen WrestleMania-Moment. Das denkt sich keine Sau. Es interessiert sich kein Mensch für diese Idioten. Es hat einen Grund, warum die bei Superstars und bei Main Event rumhüpfen. Kein Mensch interessiert sich für die. Niemand. Überhaupt keine dreckige Fotze. Niemand. Da sind ein paar Leute in diesem Match drin gewesen, die man wirklich gerne sieht. Und die hätte man mit Sicherheit in diesen 13 Minuten sinnvoller benutzen können als für so eine Scheiße. Also ich fand's wirklich scheiße, weil ich fand's schön, dass Cesaro gewonnen hat, aber wenn er jetzt da Big Show gewonnen hätte, wäre das der einzige Letdown des Abends gewesen. Aber mit Cesaro haben sie es gerettet, aus meiner Sicht. Ich habe ein bisschen spekuliert, dass es Big E macht oder Cesaro dann irgendwie später, weil das war schon zu offensichtlich, ne? Big Man hier, eine Big Man Trophy für einen Big Man, das wäre schon relativ naheliegend. Und dann dazu noch dieses Andre the Giant Kluft von Big Show, das war alles schon sehr, sehr naheliegend. Und so fand ich es ganz gut. Ich fand es mit Cesaro kann ich sehr, sehr gut leben. Ja, bist ja ein alter Wrestling-Fan. So, dann gab's John Cena gegen Bray Wyatt. Und was mir sofort in diesem Match aufgefallen ist, Bray Wyatt, großartig, hervorragend. Er erreicht die Fans und John Cena wirkt wie ein Relikt von längst vergangenen Zeiten. Irgendwie, glaube ich, ist schön. John Cena das Feierabend. Das ist also für die Masse der Fans, auch für die jungen Fans, ist das einfach nur noch so eine rumreichbare Actionfigur irgendwie, die du ab und zu dir mal anguckst und der natürlich seinen Namen hat, aber in Matches hat er nicht die es hat überhaupt keine Bedeutung, John Cena, für mich. Also wenn der da in dem Match steht, verkörpert er nicht das, was er verkörpern müsste in so einem Match gegen Bray Wyatt, gegen den aufstrebenden Superstar. Und dass Cena da gewinnt, mir war es klar, Chris, du bist ja fast aus allen Wolken gefallen. Ja, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es für mich wenig Sinn gemacht hätte. Du musst, wenn du von einem überzeugt bist, und ich glaube, die WWE ist von Bray Wyatt überzeugt, dann musst du die pushen, auch wenn es vielleicht mal von den Zuschauerreaktionen ein paar negative Momente gibt. Gibt es ja definitiv nicht. Aber du musst den bitterlich bis nach oben pushen und den musst du dann auch noch bei Extreme Rules gegen Cena irgendwie gewinnen lassen oder so. Aber jetzt mit der Niederlage, das haben sie ja schön totgeschwiegen. Bei Raw haben sie es nicht erwähnt. Sie haben zwar gesagt, das war eine mega Schlacht oder so, aber dass Bray Wyatt verloren hat, das haben sie gar nicht erzählt. Und er wird ja auch direkt stark wieder dargestellt. Bei Main Event und bei Raw wird er weiter gepusht. Also, ich fand's scheiße. Also, ich bin mir sicher, dass Wyatt bei Extreme Rules gewinnt. Aber bei WrestleMania wollten sie natürlich John Cena triumphieren lassen. Ich hab mir das irgendwie so gedacht, weiß nicht, jetzt spreche ich den Pocho doch mal, der sagt ja gar nichts. Ja, ich muss mich gerade um den Chat konzentrieren, Moment, ich muss gerade einen guten Gag machen. Also dann machst du mal den guten Gag jetzt. Mhm. So, also deswegen, ich hab wirklich nur Bock auf dieses Match gehabt wegen Bray Wyatt, weil das für mich, der ist phänomenal, dieser Typ, erzähle ich nichts Neues. Aber Bray Wyatt gegen einen Gegner, nicht vielleicht unbedingt jemanden, weil Bray Wyatt zum Beispiel gegen Wade Barrett hätte ich mehr Bock gehabt als gegen John Cena. Ja, das stimmt. Überhaupt nicht. Doch. Es hat ja nichts gebracht. Er hat ja am Ende doch wieder gewonnen. Von daher. John Cena, auch wenn keiner von uns den mag, das ist ja unbestritten, aber der hat ja wohl, also das ist ja wohl nur wirklich immer noch das Aushängeschild und der hat eine Legacy ohne Frage und das ist der größte Name aktuell und ich finde, das hatte schon seine Daseinsberechtigung. Das hat diese WrestleMania nicht wiedergespiegelt. Ich habe Wrestling jetzt wirklich seit TLC so gut wie gar nicht verfolgt. So, und für mich wirkte das wie Just Another Match. Das war für mich wirklich nicht, und ich habe mich früher, brauche ich dir glaube ich nicht erzählen, mit Wrestling viel beschäftigt, aber für, keine Ahnung, 1,2 Millionen Pay-Per-View-Käufer oder wie auch immer, übrigens knapp 700.000 Abonnenten hat WWE Network mittlerweile, habe ich gelesen. 1 Million wollen sie bis zum Jahresende schaffen. Soll angeblich jetzt so ein paar Angebote geben in Zukunft für Subscribe, für die Modelle und so. Ist der Zermi hier im, Zermi? Ja, der ist bestimmt da. Jetzt pass auf, Schreibt mal bitte hier ein paar Links rein, wie ich das mit PayPal mache, Apple TV und so. Jeder dumme Mensch schafft das. Echt. Halt doch mal das Maul. Also, weil du dich immer so sackdoof anstellst. Ich finde doch hier nur die Menschheit. Du bist einfach zu. Nee, du bist zu faul, bei Google einzugeben, wie man das macht. Nach Hause. Tschüss. Das kann echt nicht wahr sein. So, auf jeden Fall John Cena, Bray Wyatt war für mich vom Gefühl her so eine Art Durchschnittsmatch. Also, der bringt mich ganz durcheinander mit seinem scheiß Apple TV. Nee, du bist einfach eine alte Sau. Nee, du bist eine faule Sau. So, fandst du... Mag man gar nicht glauben, was spielt der da den ganzen Tag? Sag mal, Chris. Mit Catch Games hast rum. Hast du einmal bei Google danach gesucht? Ganz ehrlich. Nee, hab ich nicht. Aber wieso denn nicht? Hab ich auch nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Da kann man auch nicht drauf kommen. Also hab ich selten erlebt, so eine Sau. Da kann man doch mal bei Google eingeben, Apple TV... US iTunes Account. Darum geht's mir doch gar nicht. Und was denn dann? Mit dem PayPal und WWE Network. Ja. Und was denkst du, wie du auf deinem Apple TV das Network empfangen kannst? Du drehst jetzt durch oder wie? Ja. Wie willst du das da gucken? Wie? Ja, wie? Mit dem DNS ändern. Du musst erstmal einen amerikanischen iTunes-Account haben auf. Das ist ja wohl das Allerwieseligste. Ja, das glaube ich aber nicht. So, mich hat das so ein bisschen. Cena gegen Wyatt hat. Mein gefährlicher Typ. Für mich so einen kleinen Beigeschmack gehabt und hat mich so ein bisschen an Orton gegen Punk erinnert. Bei WrestleMania hier Nummer einsetzen. Also, weißt du, ein Match, was eigentlich total geil ist, aber nicht die Wertschätzung. Also die Story erfährt nicht die Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es war halt einfach nicht dieses große Match, dass man dass ich mir erwartet hätte. Die Idee des Matches war ja, oder die Geschichte in dem WrestleMania-Fight war ja, Cena so ein bisschen zu kitzeln und so, dass er endlich wieder ein bisschen Rage erzeugt. Der hat ja dann, der kann gut böse gucken, ne, Cena, muss man wirklich sagen. Ja, das war mir schon klar. Na, das geht mir nicht darum, dass ich jetzt was gegen dich sagen will, aber John Cenas schauspielerische Darstellung, wenn er damit sich selber ringt, soll ich den Stuhl, Alter, das kann ich meiner vierjährigen Tochter sagen, die macht da eine bessere Gesichtszüge draus. Ja, aber die Idee war ja in dem Fight, dass Bray Wyatt oder die Wyatts komplett, das fand ich auch super, als die anderen beiden aus dem Ring gegangen sind und der Luke Harper noch so halb auf dem Seil hing und den Arm so nach Cena ausgestreckt hat, so nach dem Motto, hier, wenn du hier rauskommst, kriegst du erstmal richtig auf die Fresse, du bist hier in unserer Arena, in unserem Ring, hier gibt's heute für dich nichts zu holen, das fand ich alles wirklich gut gemacht von der Story in dem Fight, das fand ich eigentlich ganz gut, natürlich, dass Cena... ob er den Stuhl einsetzt oder nicht, dass er da wirklich ein bisschen dämlich guckt. Das ist natürlich lächerlich. Und auch bei den Chants, Chris. Wenn er dann ja. Das Publikum so rechts, links, wie so ein halbes, völlig geil. Normal musst du den direkt abführen. Den musst du direkt mitnehmen, in die Klappe stecken. Und das Beste war ja, als Cena reingeslidet ist in den Ring und Bray Wyatt diesen Exorzisten-Move gemacht hat. Wie er dann geguckt hat, das hing er doch, dann lag er da auf dem Boden, hat geguckt, damit zum Affengesicht. Ja. Oh, wie geht das? Und also. ich finde, dieses Match, die Story, die war deswegen interessant, weil Bray Wyatt dabei war. Nicht, John Cena ist für mich in dieser Story, in diesem Match austauschbar. Er ist das Vehikel. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist austauschbar. Diese Story, leicht abgeändert natürlich, du kannst natürlich jetzt nicht zu einem Wade Barrett sagen, dass er der größte Superstar aller Zeiten ist und endlich mal und so weiter und so fort. Aber prinzipiell hätten die als Wyatt Family mit jedem anderen auch eine geile Story und ein geiles Match hinlegen können, da bin ich mir sicher. Und ich hoffe, dass die an Bray Wyatt festhalten und den irgendwie pushen. Ist aber in der Vergangenheit, das ist immer das, woran ich denke, viel oder häufig verletzungsanfällig gewesen, ne? Jetzt hält es ja seit längerer Zeit. So, dann gab es den größten Aufreger des Abends, würde ich fast schon sagen. Reaktionen, die man so eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hat in der WWE. Das ist es. Es haben renommierte Medien darüber berichtet. Wann wurde denn zum letzten Mal bitteschön in renommierten Medien über die WWE berichtet? Damit meine ich nicht die Bild-Zeitung, sondern die New York Times, die darüber geschrieben hat, dass der Undertaker besiegt wurde nach 21 Matches bei WrestleMania. Sowas gab es wirklich, also kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Brock Lesnar besiegt den Undertaker. Ich fand's hervorragend und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, also weil das Gefühl fand ich hervorragend, als es dann passiert ist. Ja. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass Brock Lesnar das Ding gewinnt. Natürlich er hat den größeren Titel damit abgeräumt. Alle dachten so, sag mal, Brock, der muss ja auch mal Champion werden. Nee, der hat was viel Geileres bekommen für seinen Run in der WWE, nämlich die Streak vom Undertaker. Er wird immer der ist in den Geschichtsbüchern des Wrestlings damit verankert. Den kriegst du dann nie wieder raus. Ich glaube, dass sich an Brock Lesnar und seinen Sieg gegen den Undertaker, da werden sich mehr Leute dran erinnern, als an CM Punks über ein Jahr Titel Run. Es werden sich mit Sicherheit mehr Leute daran erinnern, dass er die Streak gebrochen hat, als dass er der jüngste amtierende WWE-Champion immer noch ist. Ja, es ist also das Größte, was du erreichen konntest. Also der jüngste, nicht amtierende Champion, sondern der jüngste Champion, der es jeweils wurde. Ne? Aber ich kann mir nur denken, warum... Mein erster Gedanke war natürlich Leere wirklich im Kopf. Wie kann das sein? War das ein Fehler vom Referee? Das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Nochmal. Was war ein Fehler vom Ref? Jetzt habe ich gerade was durcheinander gebracht. Ja, okay. Ich habe gedacht, der hat durchgezählt und das war ein Fehler. Das war mein erster Gedanke. Der zweite Gedanke war, okay, Lesnar hat sich das ist nämlich ein Fuchs, Vertragsverhandlungsfuchs, hat er sich mit reinschreiben lassen. Das war mein zweiter Gedanke. Ja? Mein dritter Gedanke war, warum macht ihr das nicht bei Roman Reigns? Weil das keinen Sinn macht, aus meiner Sicht. Roman Reigns hat ja bestimmt noch gute 8 Jahre in der Company. Brock Lesnar, wenn der Vertrag ausläuft, müssen wir wieder gucken, wie es weitergeht. Aber wenn du einem jungen Typen diesen Sieg gibst, finde ich, diese Größe dieser Streak irgendwie abgewertet. Ich kann's ja, also das ist mein persönliches Gefühl. Ich finde, muss es einer der ganz Großen sein, der diese Streak beendet. Einfach auch, wenn man sieht, was diese Streak in den letzten Jahren bewirkt hat, was die, was für Leute damit besiegt worden sind, dass Shawn Michaels seine Karriere deswegen beendet hat, das muss ja alles damit einbeziehen, finde ich. Und wenn dann ein Roman Reigns gewinnt und vielleicht ein halbes Jahr damit eine Story kreiert, weil das wird sich nicht länger halten. Das würde so eine ähnliche Nummer werden wie bei Chris Jericho, the first undisputed WWE Champion. Das, da rennt er heute noch mit rum. Aber ja, hat das noch irgendeinen Stellenwert? Nee, überhaupt nicht. Null. Brock Lesnar braucht das zwar nicht, aber genau deswegen passt es jetzt so gut. Also, er unterstreicht damit nur noch mal seine Größe, finde ich. Also, logisch, wenn du Roman Reigns in diesem Match hättest gewinnen lassen gegen den Undertaker, wäre der im nächsten halben Jahr der Shit gewesen und die Story hätte getragen. Und der wäre vielleicht auch noch bei WrestleMania 31 der Shit gewesen. Aber irgendwann hätte sich das dann auch wieder abgenutzt. Und bei Lesnar durch diese Part-Time-Geschichte kannst du das auch immer wieder mal wieder vorkramen, so. Das finde ich nicht blöd gemacht, ja. Und ich, wichtig ist für mich jetzt nur, dass der Undertaker jetzt nicht nochmal irgendwo ein Match bestreitet, sondern dass es das jetzt war. Also ja, ich hoffe, dass er jetzt nicht nochmal irgendwie bei WrestleMania ein Match bestreitet. Das würde den ganzen Ding irgendwie, absolut, würde ich nicht gut finden. Wobei ich davon irgendwie ausgehe, dass wir nächstes Jahr Lesnar gegen Undertaker Rematch bekommen oder sowas, weil der Undertaker da dieses Match könnte. Was ich auf jeden Fall nicht hoffe, das wäre, was jetzt fucking Sting bei dieser Convention in New Orleans irgendwie erzählt hat. Er hat ja so ein Instagram-Video wurde hochgeladen, in dem er dann gesagt hat, meine Lieblingszahl ist ab heute die 31. Hast du das mitbekommen? Nee, Chris, ich bin leider nicht so. Was ist denn die 31? Weil er eigentlich bei der Battle Royale der 31. Teilnehmer sein sollte. Na, ja, das zum einen wahrscheinlich. Oder aber da geht man jetzt natürlich aus, dass er irgendwie bei WrestleMania 31. Ach so. Dabei sein wird. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, weil Sting, kennst meine Meinung zu Sting? Ich habe nämlich keine hohe von ihm und ich habe auch keinen Bock auf Sting, Undertaker. Also Sting. Das hat, nee, da komme ich doch gerade her. Ich hätte auf jeden Fall gar keinen Bock gehabt auf Taker, Sting, ja, aber Sting in der WWE in irgendeiner Rolle, der, doch, hätte ich schon Bock drauf. Ja, kann ich, möchte ich dir nicht absprechen. Stell dir mal vor, der wird da abgeseilt. Ach, das machen die eh nicht. Das machen die bestimmt. Da wird keiner mehr abgeseilt. Obwohl, da wird auch, glaube ich, keiner mehr abgeseilt. Nee. Die haben doch, Paul Burchill wurde doch vor 5, 6, 7, 8 Jahren da noch abgeseilt. Der wollte sich aufhängen noch? Und hat am falschen Haken eingehangen. Paul Burchill hat doch mal dieses Piratengimmick. Wurde der abgeseilt da? Der hatte dann ein Seil an der Decke. Ja alles. Du hast ja komplettes WWE-Network, hast jetzt die ganzen alten NXT. Der hat leer geguckt. Der hat das leer geguckt. Die alten ECW-Folgen hast du dir alle angeguckt. Abgefilmt mit einer Handykamera, damit du es unterwegs gucken kannst. Also das gibt's ja überhaupt nicht, sowas. Ja, also Fakt ist mal eins. Das war der größte Schocker, den sie bringen konnten, weil niemand damit gerechnet hat, dass Brock Lesnar das Ding gewinnt. Niemand! Und einerseits finde ich schade, dass es nicht John Cena geworden ist, weil das war immer mein Traum, dass Cena die Streak bricht, weil er hätte so viel Heat gezogen. Wenn er die Streak gebrochen hätte, vielleicht irgendwie mit einem illegalen Move oder so und man hätte dann endlich diesen Turn, wir haben tausendmal drüber gesprochen. Das fand ich ein bisschen dann blöde, aber wenn wir schon bei diesem Moment sind, was hast du gedacht? Ich hatte ein Problem und zwar kurz bevor ich die WrestleMania mir reingezogen habe, bin ich so im Internet unterwegs und ich gucke dann immer so, in der Regel ist meine Hauptanlaufstelle für Nachrichten immer tagesschau.de. So. Und zum Realitätsabgleich gucke ich dann immer auf Bild.de. Das ist immer ganz, ganz interessant, wie da diverse Meldungen interpretiert werden. Und was blinkt mir da entgegen? Wer ist der Mann, der die Streak beendet hat? Oder wer ist dieser unbekannte so Ultimate Fighter? Irgendwas sowas. Und ich dachte so, okay, biges Spoiler, den man abholen kann sich vom WrestleMania. Den habe ich mir jetzt also schon abgeholt. Ja, das war. Hast du dich spoilern lassen? Wusste ich, dass die Bild-Zeitung als Headliner... Alter, du wurdest gespoilert? Ja, ich wusste es. Oh! Ich wusste es. Aber ich muss dazu sagen, ich wusste es natürlich sowieso. Also ich habe es mir... Naja, selbstverständlich. Nee, also, aber es hat mich nicht gestört, weil dieser Moment ist trotzdem geil. Also... Ich habe damit kein Problem. Das liegt vielleicht auch daran, als ich regelmäßig die News gemacht habe und alles. Ich habe mir alles im Vorhinein durchgelesen, weil es halt wichtig war, immer aktuell auf einem gewissen Level zu sein. Und ich konnte mir trotzdem jedes Match angucken und war trotzdem begeistert oder eben nicht, je nachdem. Also ich habe damit wirklich kein Problem, wenn ich gespoilert werde. Aber natürlich, in diesem Moment hätte ich ähnlich reagiert wie du. Es war das Geilste, was sie noch machen konnten. Und das ist jetzt halt vorbei. Ich bin mal gespannt, was das für was die... Was Besonderes für die Jubiläumsmania, habe ich mir dann nur gedacht. So. Ja, ich bin gespannt, was das für WrestleMania in Zukunft bedeutet. Weil oftmals war der Undertaker mit seiner Streak ein ganz, ganz wichtiger Teil von WrestleMania. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, du nimmst mal Lesnar, Undertaker weg und hast nicht das Glück, dass Daniel Bryan diesen Hype, sag ich mal, generieren kann und CM Punk dir nicht vorher durchbrennt, dann sieht das auch schon wieder anders aus hier bei dieser WrestleMania. Muss man leider so sagen. Ja, 14 Divas Ding, ja, okay. Will irgendjemand was dazu sagen? Bitte nicht. So. Und dann kommen wir zum Main Event. Und ich sag euch was. Ich dachte, nach dieser Divas-Geschichte, die kriegen die Crowd nicht wieder. Die fangen die Crowd nicht mehr ein. Die Crowd war so schockt. Die Bilder waren ja auch genial. Ja. Ich dachte einfach, das ist scheiße für Daniel Bryan. Weil ich ging davon aus, dass er das Ding gewinnt. Ja, das habe ich mir schon so gedacht. Die wollen WrestleMania 30 mit diesen Yes-Chants beenden. Das war eigentlich immer mein Gedanke. Aber ich habe mir gedacht, das geht jetzt irgendwie in die Hose. Das Publikum ist so ab, so down. Also das war einfach, das war ein zu großer Schocker. Die schaffen das nicht mehr, aber die haben es geschafft in einem phänomenalen Match, finde ich. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass mich dieses Match auch so hookt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Und durch die Bank weg, Batista natürlich, sag ich mal, mit der schwächsten Leistung von den dreien, aber immer noch mit einer guten Leistung, aber Orton und Daniel Bryan fand ich großartig. Ich fand's großartig. Hast du denn im Ring von den beiden was anderes erwartet? Bei Orton ist es ja nicht immer selbstverständlich, dass er geile Matches zeigt. Also, es gibt zwar immer so diesen alten Spruch, ja, wenn er keinen Bock hat, nee, ich glaube, das liegt nicht daran. Ich glaube, dass es halt bei Orton ganz wichtig ist, dass er extrem fokussiert ist und sich da und vielleicht auch das Vertrauen von der Company spüren muss, das er ja momentan hat. Weil ich finde, das merkst du ihm sofort an seiner Art und Weise, wie er sich im Ring verhält, merkst du dem das sofort an. Weil bei Raw hast du schon wieder einen anderen Orton gesehen, fand ich. Ich glaube nämlich, ich weiß zwar nicht, wie die Story jetzt weitergeht, aber ich glaube, dass sich Randy Orton nicht gerne in so einer Position sieht, dass er mit Batista Tag-Team-Matches bestreitet. Und das merkst du ihm dann an, finde ich. Und in diesem Match hast du richtig gemerkt, dass er diesen Moment genießt, bei WrestleMania 30 im Main-Event zu stehen. Und ich glaube auch, dass er für sich gedacht hat, genau hier gehöre ich hin. Ich bin zu Recht hier in diesem Main-Event. Und da strahlt er nach außen hin so viel Selbstvertrauen und verkörpert seinen Charakter so perfekt, dass dann halt solche tollen Matches dabei rauskommen. Und Daniel Bryan, ja, lebt halt in seinem eigenen Movement. Also das ist sowieso toll. Ja. Natürlich muss man noch kurz diesen leicht unglückliche Landung nach dieser Batista-Orton-Bomb nochmal ansprechen, als Orton aber richtig mies auf dem Monitor gecrashed ist. Ja, das war übel. Also da habe ich auch kurzfristig gedacht. Also ich habe da wirklich kurz gedacht, bei diesen extremen Aktionen, wenn gerade Orton dann auf dem Rücken fällt, habe ich mir schon, das könnte böse ausgehen. Aber er scheint ja immerhin so fit noch zu sein, dass er am nächsten Tag ein kurzes Match wirken konnte. Also war schon heftig, definitiv. Aber gehört dann halt auch damit dazu. Also ja, klar. Es ist der Main Event von WrestleMania 30. Es geht um den einzigen Titel, den es noch in der WWE gibt, also großen Titel. Übrigens das einzigste Titelmatch bei dieser WrestleMania. Ja. Das ist auch krass, ne? Auch, dass kein Intercontinental oder sowas um Spiel stand. Das hat mich auch ein bisschen gestört dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es würde mich nicht stören, wenn der Titel an und für sich was wert wäre. Ja, und auch so präsentiert wird, wie es ihm eigentlich gebühren würde. Aber dann hast du bei Raw gleich wieder die Geschichte, dass Big E Langston verliert gegen wen? Ahnung. Ja, siehst du, das sagt schon alles. Der Intercontinental Champion verliert gegen irgendjemanden. Also das ist halt das Problem, was ich hauptsächlich immer hab bei dieser Geschichte. Gut, kommen wir mal zum MVP bei WrestleMania. Pocho, wer war für dich der Most Wanted Player bei WrestleMania 30? Most Valuable. Nee, Wanted. Du hast überhaupt keine Ahnung, Alter. Du musst mal so ein dummes Schwein, echt, ey. Weil was du, denn jetzt, du dumme Sau? Weil du eben Razor genannt hast, nehme ich diesmal dann Brock. Brock Lesnar. Mhm. Mach du mal erst. Also ich nehm Bray Wyatt. Und bei mir liegt's daran, dass Daniel Bryan ich mag das zwar immer, wenn der mit seinen Yes-Chants zum Ring kommt und die ganze Halle oder das ganze Stadion so abgeht, aber irgendwie habe ich mich da, glaube ich, schon satt gesehen. Mhm. Deswegen nehme ich Bray Wyatt. Oh, sie haben Post. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich glaube, ich nehme ich schwanke zwischen Cesaro und The Rock. Cesaro? Ja, fand ich schon geil. Ich nehme The Rock. Ja, damit kann ich leben. Also The Rock, Brock Lesnar und was habe ich gesagt? Bray Wyatt. Also ist es, also ich glaube, damit hätte man auch nicht rechnen können bei der WrestleMania. Nee. Weil es liegt, Daniel Bryan liegt natürlich auf der Hand, aber also mir geht es mittlerweile so, bis zum gewissen Grad habe ich Bock auf diese Yes-Chance-Geschichte und dann denke ich mir wieder, okay, habe ich jetzt schon gesehen 100 Mal, ist cool und hin und her. Aber ich habe diese ganze Entwicklung ja auch nicht mitgemacht jetzt von Daniel Bryan, der, also ich bin ausgestiegen, als er im Sommer aus meiner Sicht genauso over war wie jetzt. Aber es scheint sich ja noch mehr gesteigert zu haben. Aber das überträgt sich bei mir aktuell nicht. Also das, ich, ja, bin mal gespannt, ob sich das wieder einstellt, sollte ich in Zukunft weitergucken oder nicht. Ja, machen wir weiter. Ja, nee, ich musste gerade, mein Kind wurde ausquartiert von der Frau. Bist du fit soweit? Willst du mal Dieter sagen? Ist heute ein Talk of Personality. Dieter. Da kannst du mal einen schönen Dieter sagen. Meine Frau war heute beim Friseur, sieht wunderschön jetzt aus, hat sich die Haare, du darfst nicht jetzt sagen, kurz schneiden lassen. Doch, darf ich wohl. Du weißt das ja. Das vorsah es ein bisschen scheiße aus. Da bin ich aber auch zu Nutten gegangen. Und jetzt siehst du geil aus. Und dann würde ich sagen, knattern wir heute Abend eine Runde, oder? Von vorne, von hinten. Hast du sonst noch einen Wunsch? Ja, bis später. Tschüss. Ich hole schon mal die Creme. Ja. Creme? Klar. Untenrum immer fetten. Dann kommen wir schon zu Monday Night Raw. Ja, du bist ja völlig excited von Raw. Ich fand Raw, Scheiße. Das Publikum... Die Crowd hatte keinen Bock. Nee, ich glaube, die hatte Bock, aber ich glaube, dass, oder so, ja, dass es so vereinzelte Teile gab, die immer dachten, so jetzt bringen wir was Geiles. Und jetzt bringen wir was Geiles. Und jetzt bringen wir was Geiles. Und es fehlte diese führende Crowd wie letztes Jahr mit diesem Fandangoing. Also einfach so ein Block, der die ganze Halle mitzieht. Aber ich glaube, die Crowd hat auch begriffen, dass die WWE ganz klar weiß, welche Knöpfe sie inzwischen bei der smarten Crowd triggern muss. Dann bringen sie da echt Fandango. So, weißt du, und... Genau das hat mich gestört, dass sie versucht haben, es zu triggern. Ja. Dass sie bewusst Leute da rausgeschickt haben und auch ihre Matches gewinnen lassen haben, wo sie genau wussten, die Crowd wird drauf abgehen. Das war eine Smart-Mark-Show, die sie da geboten haben. Ja. Und das kotzt mich dann schon wieder an. Jetzt haben sie auf WWE.com gerade veröffentlicht die Top 5 Chants von Raw. Ja, du weißt schon, was los ist. Das ist das Problem. Das, was die nicht verstanden haben, ist, dass die Jahre zuvor oder hauptsächlich letztes Jahr in New York, aber auch davor, dass die Show, ich weiß gar nicht mehr, wo die war, 2000, Miami, das war halt einfach, das ist von sich aus passiert und das ist das Entscheidende. Du kannst kein virales Movement steuern. Das kommt oder das kommt nicht. Ja, und sie wollten es steuern. Sie wollten Einfluss drauf haben, weil ich glaube, das hat denen letztes Jahr nicht so gepasst, wie das lief. Na, natürlich, bei dem Seamus Orton-Ding, dass du auf einmal Randy Savage ständen, das kann nicht Sinn der Sache sein, so grundsätzlich. Und du, da erinnere ich mich nochmal an, das ist ja schon 2 Jahre her oder so, als wir diese Debatte mal hatten. Du hast völlig recht, die smarte Crowd ist eigentlich scheiße. Weil wir feiern Bray Wyatt ab und Bray Wyatt ist ja eigentlich nicht dafür da, ihn abzufeiern, weil er ein Bösewicht ist. Weißt du, was ich meine? Es ist schon grenzwertig, diese smarte Crowd. Natürlich bin ich auch einer, der Bray Wyatt abfeiert, aber im Grunde genommen ist das scheiße mit der smarten Crowd. Er ist zumindest mal zwiespältig. Also, ja, genau, zwiespältig. Wenn das von sich aus passiert wäre... Alles wieder, so wie letztes Jahr. Dann hätte ich es natürlich geil gefunden. Aber es wurde ja kein eigenes Movement dieses Jahr kreiert. Nee, oder? Ging ja auch gar nicht. Weil halt alles ja so mehr oder weniger... Ich meine, was sollten die denn machen? Sie haben das bekommen, was sie eigentlich wollten. Und das letzte Mal haben sie deswegen sich über andere Sachen Gedanken gemacht, weil sie nicht bekommen haben, was sie wollten. Diesmal war alles für die smarte Crowd ausgelegt. Hast du doch auch bei Rob Van Dam gehört, als der returned ist. War auch nicht mehr so hot. Weil das auch manche, denke ich mal, durchschaut haben dann so und gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock drauf jetzt. Und, und wie gesagt, man merkte dieser Crowd an, dass sie die Last von New York auf ihren Schultern hatten und die wollten Aber das ging halt nicht, weil es halt gewollt war. In New York ist es passiert. Und in Miami. Und hier sollte es passieren. Das war so ein bisschen, was natürlich aber nicht bedeuten soll, dass die Show nicht geil war. Die war trotzdem, für mich, trotzdem geil. Ich hatte durchweg Spaß bei dieser Show, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das Opening-Segment gut. Ich fand das mit den Wyatts gegen Big E Langston, Sheamus und John Cena okay. Natürlich, diese Letdowns gibt's dann immer wieder hier mit diesem Mixed-Tag-Team-Match. Ich lese es gerade ab, deswegen gucke ich gerade, was mich da sonst noch interessiert hat. Das Tag-Team-Match mit den Usos gegen Orton. War eine Frechheit. Nichts anderes, ja, war eine Frechheit. Hast du mit was anderem gerechnet? Ich habe mit dem Match wenigstens gerechnet, aber nicht mit so einem Quark. Ja, aber wenn es ein Match gegeben hätte, dann aus meiner Sicht hätten Batista und Orton die relativ schnell sag ich mal, oder so sehr zusammenkloppen müssen, dass sie irgendwie wegen Disqualification übermäßiger Härte, sowas hättest du vielleicht auch noch machen können. Mhm. Ja, Rob Van Dam, das war, ist schon klar, warum das kam. Für mich wirklich das Highlight, Wade Barrett, Bad News Barrett, also den Typen, den feiere ich wirklich richtig ab. Also das ist eine Wucht, ist der Typ. Und das, wir brauchen überhaupt nicht drüber reden, Chris. Wir haben bei Talk of Personality schon vor 2 Jahren darüber gesprochen, wie toll der ist. Und da erinnere ich dich, kurz bevor er sich verletzt hat, vor WrestleMania, bei diesem Multi-Match da haben wir noch gesagt, wenn sie es jetzt richtig durchziehen und der wirklich den Koffer gewinnt und so weiter und so fort, dann ist das ein zukünftiger Topstar. Und ich habe, also Sie haben ja im Prinzip 2 Chancen verstreichen lassen. Zum einen mal vor WrestleMania, das war schon mega unglücklich, ne, mit dem Ellenbogen, dass er sich da verletzt hat und lange ausgefallen ist. Der zweite war, als er die Fehde mit Cena hatte. Da war er doch auch over. Ja, aber das war ja noch davor. Ja. Ja. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, da kann ich es denen noch eher verzeihen, weil da wusste man noch nicht so richtig, wie sich das alles entwickelt. Da hattest du ja die ganzen Nexus-Leute und so und du wusstest schon, okay, Wade Barrett hat definitiv mal Talent und aber es ist schwieriger. Es ist schwieriger, da nehme ich sie jetzt mal so ein bisschen in Schutz. Ja, aber jetzt die letzten 2 Jahre passiert da ja bei Wade Barrett gar nichts mehr. Und wenn du jetzt siehst, dieses Match gegen Rey Mysterio, dein komplettes Auftreten, das ist so großartig. Und ich hoffe, dass mit dem irgendwas gemacht wird. Ich finde den phänomenal. Großartig. Dann hier der Rusev da gegen Zack Ryder. Ja. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich weiter Raw gucken sollte, wenn dann Rusev immer da reingelatscht kommt. Das interessiert mich nämlich auch überhaupt nicht. Wie fandst du das Paige AJ Lee-Ding? Scheiße, Paige kann viel mehr am Mikrofon. Bei NXT damals kam da viel mehr, meiner Meinung nach. Also da ging, vielleicht war es auch ein bisschen gewollt, dass Paige ein bisschen zimperlicher daherkam und ein bisschen zurückgehaltener. Aber AJ Lee hat eine wirklich gute Promo gehalten und ich fand das aber ganz gut. So, Paige mag ich ja sehr. Ja, ich auch. Aber ja, es hat sich jetzt bei mir auch nicht so. Es hat sich nicht so wichtig angefühlt. Nee. Es liegt vielleicht auch daran, dass der Titel natürlich nichts mehr wert ist. Ja. Und es war halt so, ja, leck mir mal Arsch. Ist aber der erste Champion der WWE, der in den 90er geboren worden ist, ne? Paige. Mhm. Da werde ich jetzt aber auch nicht drauf gewettet. Ne? Eine Fresse. Patsch, du bist ja fast noch schlimmer als der Chris. Das ist ja die Enzyklopädie, hast du dir geholt. Geschrieben. Ist ja gar nicht, ey. Er sitzt da und schreibt da die kompletten Stories für die WWE. Das ist ja Wahnsinn. Aber was wirklich geil war, war natürlich dann Cesaro, der als neuer Paul Heyman Guy bekannt gegeben wurde. Das fand ich cool gemacht. Die Frage ist halt, also das war genau das Problem jetzt mit Curtis Axel. Da hat Paul Heyman eine Delle bekommen in diesem, also er hatte da vorher immer nur wirklich Main-Event-Typen oder wichtige Leute, mit denen er da bei der WWE aufgetreten ist. Und jetzt mit diesem Curtis Axel-Ding hat er so eine Delle bekommen und automatisch bedeutet das jetzt für mich nicht unbedingt, dass sie Cesaro in nächster Zeit richtig stark pushen. Ich gehe zwar davon aus, aber weißt du, dadurch, dass es mit Curtis Axel war, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich jetzt voll durch die Decke geht. Nee, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber nach dieser Raw-Ausgabe werde ich es wohl weiter erstmal nur auf YouTube in 5 Minuten verfolgen. Du fandst die wirklich schlecht, die Ausgabe? Ja, ganz schlimm. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich hatte wirklich Spaß, die 2 Stunden. 2 Stunden 16. Ich fand's wirklich gut. Ich fand's wirklich gut. Ich fand auch dann das Match, oder wie das lief dann mit Daniel Bryan gegen Triple H, fand ich okay, wie sie das gemacht haben, so. Aber da hat mich halt auch wieder dieses Publikum angekotzt. Weil ich mir so die ganze Zeit gedacht habe, ja, das ist wieder alles fürs Publikum so hingelegt jetzt hier. Weißt du, das hat mich dann genervt. Aber die Story, wie sie die da aufgebaut haben an sich, fand ich gut. Habe ich kein Problem damit. Also das muss man. Das Main Event Segment, das war ja ein Segment, kein Fight. Ja. Das fand ich ganz gut mit Shield. Ja, wobei man sich auch da wieder fragen muss, ob sie sich da nicht so einen kleinen Überraschungsmoment vertan haben, weil sie ja kurz davor dieses Backstage-Segment gezeigt haben, wo eben die Szene war, dass Kane The Shield erzählt, dass Triple H damit was zu tun hatte, dass Kane und die New Age Outlaws die The Shield angegriffen haben. Das hat man ja kurz vor dem Match gesehen. Rede ich mit also, mir selber oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du guckst doch alles an. Nun halt doch mal. Also, so. Und da hat man sich so ein klein wenig, finde ich, den Überraschungsmoment kaputt gemacht. Ich glaube, das hättest du vielleicht weglassen können und irgendwie später irgendwie mit einbauen. Und wenn es ist, dass The Shield dann sagen, wir haben das mitbekommen, wir haben irgendwie was belauscht oder irgendwas, weiß der Kuckuck. Aber so fand ich, das war offensichtlich, dass The Shield da jetzt rauskommen und den Safe machen. Ich fand die Hounds of Justice Chance ganz geil. Das hat ja, dazu gepasst. Aber The Shield will ich nicht als Faces sehen, das ist auch noch so ein Ding. Lass uns mal das erstmal abwarten. Ja, gebe ich dir absolut recht. Insgesamt konnte ich mit der Raw-Ausgabe sehr, sehr gut leben. Und fand die gut, hat mir Spaß gemacht. Ich werde mir, weil ich nächste Woche Urlaub habe, auch definitiv nächste Woche wieder Raw angucken. Ich mache es einfach so, wie ich Bock habe. Wenn ich Lust und Zeit habe, gucke ich mir Raw oder auch andere Shows an. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ganz einfach. Mal abwarten, ob sich da noch was entwickeln kann. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass spätestens in 3-4 Wochen nicht mehr viel von WrestleMania übrig ist und wir wieder das langweilige und öde Produkt sehen, dass wir... Ich befürchte es auch, ja. Es wurden so richtig viele neue Impulse nicht gesetzt nach WrestleMania oder bei WrestleMania. Ich finde, da kann man ja immer ganz gut so eine neue Staffel einleiten, ne? So eine neue Was Ära. Was wir schon lange nicht mehr machen. Also, was heißt ja. lange nicht mehr machen? Es fehlt genau das, finde ich. Dass man was zum Abschluss bringt und was Neues statt... Man kann nicht sagen mit Daniel Bryan, aber ich weiß nicht, früher wirkte das für mich... anders. Ich will mal abwarten jetzt. Ich meine, 2011 war CM Punk. Kann man sagen, da wurde was Neues gestartet. Mhm. 2012 war die Geschichte mit Lesnar, das ist mir eigentlich zu wenig gewesen. Es war natürlich geil, aber es war halt nur ein Pay-Per-View sozusagen. Und dann kam ja schon SummerSlam. 2013, das war letztes Jahr. Was war denn letztes Jahr? Daniel Bryan. Das ist mir aber, also schon überhaupt, weißt du, das, wenn man das mal vergleicht mit den anderen beiden Stories, ist schon wieder my ass, oder? Ja, bin mal gespannt. MVP bei dir? Fragst du da noch nach? Ja, hab ich ja gerade. Lana natürlich. Ach, die Blonde mit den dicken Brüsten? Ist ja wundervoll, die Frau. Ja, da kannst du, also wenn du willst, werde ich nachher mein iPad neben das Bett aufstellen, dann siehst du nämlich mal Lana. Und zwar von hinten. Pocho? Paul Heyman. Stimmt, Paul Heyman wieder bewiesen, wer der beste Mann am Mic ist. Wir haben überhaupt nicht über die Warrior-Geschichte geredet. Ja, so scheiße, ist ja auch tot. Ist tot, aber gibt ja ganz viele Leute, die in diese letzten Worte jetzt ganz viel reininterpretieren und die so ein bisschen hochhängen. Ja, ich meine, was hätte er auch anders sagen sollen? Es war letzten Endes eine erwartete Warrior-Promo, über die kein Mensch mehr geredet hätte, wäre er nicht einen Tag später umgefallen, oder? So. Ja. Mein MVP... ist natürlich Bad News Barrett. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Brief hinschreibe zur WWE ja? und sage, lieber Vince, ich finde Wade Barrett finde ich super, macht doch mal irgendwie, dass der in Zukunft mehr was macht. On-Air-Time bekommt. Ganz ehrlich, glaubst du, die werden sich daran dann irgendwie ein Beispiel nehmen? Kommt drauf an, in welcher Sprache du erstens mal den Brief verfasst und zweitens, nee. Ja, wahrscheinlich hast du wieder. Ich hör mir gerade das Intro nochmal an oder das Entrance-Theme. Von Wade Barrett? Ja. God save the Queen. Das ist so toll. Ja. Und du erinnerst dich, als die Scene neu präsentiert wurde. Haben alle gedacht, nee, nicht alle. Ich fand sie geil. Ja. Ich fand auch ganz cool, dass sie dieses Boom gemacht haben, die Crowd. Ja. Mhm. Das war cool, ja. Er war der Held dieser Ausgabe von Monday Night Raw. Wade Barrett ist groß. Personality. Wade Barrett ist groß, kann sich anders sagen. Und unser Held dieser Ausgabe natürlich. So, diese Ausgabe Talk of Personality neigt sich auch schon dem Ende entgegen. Und das bedeutet natürlich, jetzt gibt's gleich die großartige Intonation von mir. Es gibt das großartige Podcast-Lied zum Schluss dieser Ausgabe. Darauf könnt ihr euch schon mal alle freuen, meine Schäfchen. Und ich möchte aber dennoch was ganz anderes kurz ansprechen. Und zwar etwas, auf das ich jetzt gar nicht so großartig im Cyborg eingegangen bin. Es gab ja wirklich viele Leute, die geschrieben haben, dass sie das schön fanden, dass sie Spaß hatten mit unserer Sendung und so. Und dafür bedanke ich mich natürlich, auch im Namen von Pocho und Chris. Ich übernehme das jetzt hier einfach mal kurz. Es ist immer schwierig, dann darauf was zu schreiben. Ja, weil alles, was du darauf schreibst, ist im Endeffekt, es ist überflüssig und blöd. Wir sagen einfach nur Dankeschön. Und wir finden es toll, dass hier, ich gucke jetzt nochmal kurz, nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, aber es haben jetzt die ganze Zeit eigentlich fast durchweg über 100 Leute zugehört. Na, jetzt sind es gerade auf 98, sind sie gerade runtergefallen. Naja, aber immer um die 100 Leute, die ja einfach mal so zuhören, das ist natürlich, ja, schön. Freuen wir uns. Und sind auch sehr dankbar dafür. Absolut, ja, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar. Ja. Deswegen habe ich mich heute hingesetzt und ein Lied geschrieben. Ein Lied, das man so wirklich nur bei Talk of Personality eigentlich zu Ohr bekommt. Chris, Pocho, ihr wollt es bestimmt auch hören. Total. Deswegen, ich kenne es ja schon, aber ich freue mich jetzt nochmal drauf. Ich verabschiede euch jetzt einfach schon mal. Dann könnt ihr euch in den Chat und in den Livestream begeben und mir lauschen, wie ich ein Lied singe, das es so, glaube ich, noch nie in einem deutschen Podcast gab. Und dann mal los. Kann man, denke ich, mal so sagen. Also tschüss, ihr beiden. Hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Na klar. Ja. Das ist verständlich. Komm, start mal durch hier. Es ist immer der gleiche Scheiß. Ich mache immer den gleichen Fehler. Ich drücke immer auf den falschen Knopf. Also ich hoffe, man hört mich jetzt noch da draußen. Weil ich habe jetzt, ich musste ja jetzt hier umstellen. Hört ihr mich eigentlich noch? Ja, wir hören. Ah, gut. Die anderen hoffentlich auch, weil ich musste jetzt hier umstellen, denn ich werde jetzt gleich durch einen, also das nennt man, glaube ich, Löschpapier. Da werde ich jetzt gleich durchsingen. Weißt du, dass ich mich anhöre wie mit so einem, wie hießen denn die Kohlemikrofone? Hießen die nicht Kohlemikrofone früher? Pff, noch nie gehört den Ausdruck. Nee, dann hieß es auch nicht so. Ich bin so aufgeregt. Ich will es einfach rauszögern. Ihr merkt es schon, wa? Ja, ja, es ist auch schon Weltklasse, das Lied. Doch, muss ich sagen. Okay, ich fange jetzt an. Also, tschüss ihr beiden. Viel Spaß beim Zuhören. So, liebe Zuhörer da draußen. Dieses Lied ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich habe mich hingesetzt mit dem Stift und mit dem Zettel und habe mir da einfach mal ein paar Gedanken gemacht zu diversen Podcasts. Und ich finde, jetzt ist es Zeit, dieses Lied vorzutragen. Ich muss mich erstmal wieder einfangen. Moment. So. Hoffentlich hört man es auch. Dann mal los. Es gibt Podcasts, die groß sind. Es gibt Podcasts, die wirklich ganz groß sind. Und es gibt Reds. Wer sich Reds anhört, hat einen kleinen Penis und sich in seinem eigenen Gehirn verirrt. Was soll man schon machen, als Geistesamputierter außer Reds anhören? Die geilen Podcasts haben Witz und Ideen. Bei Reds muss man sich leider den ganzen Tag den fetten Dennis Retzler ansehen beim Reds anhören. Bei Non-PG hatten wir News und Chris seinen Charme. Bei Reds hingegen nur einen sprechenden Dickdarm beim Reds anhören. Es gibt Podcasts, die groß sind. Es gibt Podcasts, die wirklich ganz groß sind. Und es gibt Wrestling Talk Radio. Beim Wrestling Talk hat man sich wieder mal ganz alleine gestalkt. Was soll man schon machen, als arbeitsloser Loser außer Wrestling Talk hören? Die coolen Podcasts haben Hörer und Pointen. Beim Wrestling Talk kann man nur was über Darmkrankheiten lernen. Beim Wrestling Talk. Während woanders sich die Leute kaputt lachen, werden beim Wrestling Talk die Jalousien heruntergelassen. Beim Wrestling Talk. Non-PG. Halleluja, Non-PG. Alle wollen so sein. Also will ich das auch. Non-PG. Halleluja, Non-PG. Alle hören da rein, so muss das sein. Es gibt Podcasts, die groß sind. Es gibt Podcasts, die wirklich ganz groß sind. Und es gibt Ringside Radio. Bei Ringside Radio denken sich die wenigen Hörer immer, ich schäme mich so. Was soll man schon machen, außer Kohle abdrücken und sich denken, war ein Griff ins Klo. Die Gratis-Podcasts versuchen nicht so asozial zu moderieren. Bei Ringside Radio hört sich's an, als würden Gehirne einfrieren. Bei Ringside Radio. Der Steve von Cool nennt sich wie ein Bekloppter. Was soll man anderes erwarten von so einem Opfer? Bei Ringside Radio. Non-PG. Und jetzt alle Halleluja, Non-PG. Alle wollen so sein. Also will ich das auch. Leute, singt mit Halleluja, nee, Non-PG. Halleluja, Non-PG. Alle hören da rein, so muss das sein. Nun ist's vorbei, und alle hören wieder ihren Einheitsbrei. Wir haben euch wieder gezeigt, wo der Hammer hängt, la-dei-di-dei.